Vergleichsweise gut bezahlt werden auch, dank der Nachfrage, die Arbeiter in den Fabriken, die Schwerarbeiter, wie man sie jetzt nennt, weil sie höhere Nahrungsrationen bekommen. Die Verlierer sind die Angestellten mit festen Gehältern, die Rentner, die Witwen der Gefallenen, das alte Bürgertum, das der neuen, harten, gierigen Luft sich nicht hat anpassen können. Es ist eine alte Erfahrung, dass der Krieg die Starken stärker und die Schwachen, schon im Niedergang befindlichen, noch schwächer macht. Die Starken, das sind die Fähigen, Brauchbaren. Es sind aber auch die Vulgären, Ruchlosen, Schamlosen. So kommt ein neuer Reichtum auf, ein neuer Ton, ein Stil, der dick aufträgt. Die Kreise der Schwerindustrie, schreibt der Kronprinz von Bayern, sind jetzt in Deutschland die Ausschlaggebenden. Alles tanzt nach dem goldenen Kalb. Wie ein fressendes Gift hatte der Mammonismus von Berlin aus sich verbreitet und eine entsetzliche Verflachung des ganzen Denkens bewirkt. Man sprach nur von Geschäft und Vergnügen, in Berlin wenigstens. In rücksichtslosester Weise die Kriegsnot ausnutzend, haben die Berliner Geschäftsleute es verstanden, durch die Schaffung all der verschiedenen in Berlin errichteten Zentralstellen das ganze Wirtschaftsleben unter ihre Kontrolle und Gewalt zu bringen. Alter, vornehmer Reichtum, der geht an. Aber was ist gemeiner als stilloser Neureichtum inmitten des Elends? Die Landesregierungen werden zu bloßen Ausführungsorganen. Die Macht liegt bei der obersten Heeresleitung, bei den Berliner Zentralstellen. Drei Kriegsjahre bringen zu Wege, was 30 Friedensjahre nicht leisteten. Der gemeinsame Jubel zuerst, dann, nachdem er verstummte, die harten Zwangsveranstaltungen, unter denen alle Bürger des Reichs leben müssen, machen Deutschland jetzt praktisch zum Einheitsstaat. Aber es ist kein Glück bei der Sache. Im Süden, zumal in Bayern, macht das Gefühl sich breit, dass man durch das Reich, durch Preußen, in den Krieg gezogen worden sei. Auch, dass die Ernährung wohl ausreichen würde, wenn nicht die Kommissare aus Berlin kämen und Vieh und Getreide requirierten. Ein neuer Partikularismus der Unzufriedenheit. Weil er aus Verärgerung stammt, kann er den Dynastien nicht zugutekommen. Im Gegenteil, auch gegen sie richtet er sich, weil sie ihre Staaten nicht vor dem preußischen Zugriff beschützt hätten und zu bloßen, überflüssigen Vasallen Berlins geworden seien. Die Fürsten folgten 1914 schwächlich der Stimmung ihrer Völker, der gesamtdeutschen Stimmung. Jetzt, da die Stimmung verflogen, wirft man es ihnen vor. Hass des Volkes gegen die Kriegsgewinnler. Entfremdung zwischen Bauern und Städtern. Entfremdung zwischen Süden und Norden, Entfremdung zwischen Soldaten und Zivilisten. Wie es an der Front wirklich ist, kann man denen zu Hause nicht klarmachen. Mittlerweile verdienen die Arbeiter leidlich und die Bauern und Fabrikanten, die Schleichhändler und Schieber ungewöhnlich gut, aber jene, die für das Vaterland ihre Haut zu Markte tragen, nichts als Ehre und Ehrenzeichen. Die oberste Heeresleitung will dem steuern, indem sie die Arbeiter zu Soldaten macht. Alle Deutschen vom 17. bis zum 60. Jahr für wehrpflichtig oder arbeitspflichtig erklärt. Das ist das Ideal des Generals Ludendorff, der auf seine Art ein Demokrat oder doch ein Gleichmacher ist, ein Fanatiker für die Volks- und Notgemeinschaft. Zu Hause sollen sie die gleichen Lasten tragen wie an der Front und für gleichen Lohn. Was wohl die Arbeiter, aber kaum die Kriegsgewinner treffen würde. Reichstag und Gewerkschaften leisten Widerstand. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, ein Hilfsdienstgesetz, nach welchem alle, die nicht in kriegswichtigen Betrieben stehen, zur Arbeit aufgerufen werden können, auch der Wechsel des Arbeitsplatzes gewissen Kontrollen unterstellt wird. Viel Erfolg ist dem Gesetz nicht beschieden. Die Konservativen geben dem Klassenegoismus der Gewerkschaften die Schuld daran. Es wurden so viele Sicherungen gegen Lohndruck und Arbeitszwang eingebaut, dass von der großen Absicht nichts übrig blieb. Die Sache ist aber die, dass wo echter Gemeinschaftsgeist nicht besteht, wo er nie bestand, sondern nur während ein paar berauschter Monate zu bestehen schien, um dann der Düsternis kalter Interessenkämpfe Platz zu machen, dass in einem solchen Klima die Arbeiter es sich nicht leisten können, alleine den Patriotismus vor dem wirtschaftlichen Existenzkampf gehen zu lassen. Es müssten jene das Beispiel geben, denen es leichter fällt, die wirtschaftlich Stärkeren. Die tun es nicht. Ein Mann, der wie General Gröner als Chef des Kriegsamtes sich um die Erhöhung der Waffenproduktion erfolgreich bemüht, gleichzeitig aber mit den Gewerkschaften wohl auszukommen weiß und eine Beschneidung der übertriebenen Unternehmergewinne empfiehlt, Gröner vermag sich in seiner Stellung nicht zu halten und wird zurück an die Front geschickt. Er erzählt uns, warum. Dass seit Monaten ein Kesseltreiben gegen mich im Gange war, blieb mir nicht unbekannt. Es ging aus von einem kleinen, aber sehr mächtigen Kreis der rheinisch-westfälischen Großindustrie. Solange die Industriellen auf solche Weise Politik machen, ist es kein Wunder, dass die Arbeiter das volle Vertrauen in den Burgfrieden nicht haben. Es kommt denn auch im Frühling 1917 zu ernsten Streiks, welche die Gewerkschaften nicht wünschen, an denen sie sich aber beteiligen müssen, um die Kontrolle über sie nicht zu verlieren. Streiks des Hungers zunächst, aber auch nicht frei von politischen Motiven. Die Unruhe wächst. Es gibt Agitatoren, welche sie ausnutzen und steigern. Das bringt die Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei in eine Zwickmühle. Sie stehen loyal zur Verteidigung des Vaterlandes, aber können nicht zusehen, wenn ihre neuen Gegner, die Unabhängigen, die populärsten Schlagworte über Kriegsgewinnler und Kriegsverlängerer gegen sie kehren. Sie müssen dann mitmachen und Maß zu halten versuchen. Es ist ein verbrauchtes, nervöses Deutschland, dies Deutschland von 1917. Noch immer kommen Siegesnachrichten von den Fronten, wenn nicht vom Westen, dann vom Osten, Südosten und Süden. Noch immer erscheint der Krieg als ein ungeheures Weltabenteuer, dessen Folgen und Gewinne nicht mehr rückgängig gemacht werden können, noch dürfen. Aber das Herz, das die ungeheure Last eroberten Landes beleben soll, wird zusehends müder. Und die Soldaten? Sie sind so geduldig wie das Volk daheim und wohl noch geduldiger. Der Spielraum, in dem der Soldat sich frei bewegen kann, ist ja geringer als der des Zivilisten. Ihm wird befohlen, für ihn wird gesorgt, einer reißt den anderen mit oder alle, es bleibt keine Wahl. Dann ist der Geist der Kameradschaft stärker, der Ehrbegriff bindender. Man bewährt sich, wo man muss, und bis zum Ende gibt es die Erfüllungen der Tapferkeit, der Führung im Kleinen, der Samariterdienste, des Rittertums, das unerlöst in jedem Menschen schlummert. Die Arbeit zu Hause bietet das nicht. Das Heer steht treuer zum Krieg als die Heimat. Aber das ist nicht mehr das Paradeheer Kaiser Wilhelms II. Es ist auch nicht mehr das Heer der jungen Freiwilligen, die unter dem Gesang des Deutschlandliedes gegen die feindlichen Stellungen anstürmten. Kein Fahnenschwingen, keine Reiterangriffe mehr. Die alten Soldatenlieder sind übrig geblieben und vielleicht ein paar neue. Aber die patriotischen Dichter mit den gesträubten Schnurrbärten und den sadistischen Versen zum Kriegsgeschehen sind verstummt. Ein zugleich verschmutztes und verbürgerlichtes Heer ist es längst an seine Arbeit gewohnt, so grau wie die Heimat. Wie dies Leben in Erde und Schlamm mit dem periodischen Aufwallen des Todesfeuers auf die Seelen der Leute wirkt, wie es sie verändert, das ist schwer zu sagen. Die meisten werden schließlich nach Hause kommen, rechte Bürger sein wie vorher, nur manchmal und dann nicht ungern sich an die Jahre im Feld erinnern. Andere werden sie nie überwinden. Das Deutschland von 1917 ist nicht mehr das von 1914, in der Heimat so wenig wie an der Front. 3 Jahre haben es tiefer verändert als die vorhergehenden 30. Das ist der moderne Krieg, oder war es, als es ihn noch gab, der große Veränderer. Wir machen ihn, aber dann werden wir von ihm gemacht und herumgewirbelt, dass uns Hören und Sehen vergeht. Gang der Ereignisse. 1915. Die Deutschen erobern Polen. Sie könnten wahrscheinlich schon jetzt mit Russland ein Ende machen, aber das vereitelt ihre vorsichtige Strategie. Was erreicht wird, sind große Erfolge, noch keine Entscheidungen. Im Westen Offensiven der Franzosen und Engländer, schlechte Reihen, die dort nichts ändern können. Italien tritt in den Krieg ein, was Österreich zwingt, Divisionen von der Ostfront nach dem Süden abzuziehen. Italien leistet nicht viel. Im Herbst schließt Bulgarien sich den Mittelmächten an. Deutsch-österreichisch-bulgarischer Feldzug gegen Serbien. Serbien wird besetzt, eine Landverbindung mit der Türkei hergestellt. Deutschland, heißt es, herrscht von der Nordsee bis zum Tigris. Die Alliierten halten sich in Saloniki. Die Engländer dringen von Ägypten langsam gegen Palästina, Syrien, Mesopotamien vor. 1916. Die deutsche Führung sucht noch immer die Entscheidung im Westen. Weil man an England nicht heran kann, so muss man Englands Schwert auf dem Kontinent zerbrechen, Frankreich. Man muss die französische Armee zwingen, sich zu verbrauchen. Man muss die stärkste französische Position angreifen, den Gegner zwingen, dorthin zu werfen, was ihm an Reserven bleibt. Daher die Schlacht von Verdun, von der Hindenburg später meint, man habe das Jahr 1916 blutig vertrödelt. Um die Westfront zu entlasten, machen die Russen eine letzte große Offensive gegen Galizien, zeigen sich den Österreichern überlegen, werden aber schließlich von den Deutschen zurückgedrängt. Danach können sie nicht mehr. Ihre Armut an Material ruiniert sie, ihr Sieg kehrt sich zur Niederlage, die dem Zusammenbruch nahe kommt. Im Sommer wird der Generalstabschef Falkenhayn durch Hindenburg ersetzt. Unter ihm als erster Generalquartiermeister kommandiert Erich Ludendorff. Der ist nun in Wirklichkeit der Generalissimus, der Planer von Krieg und Frieden. In anderen Ländern bringt die Not die ruchlosesten, einfallsreichsten Politiker an die Spitze, Lloyd George in England, in Frankreich ein Jahr später Clemenceau, in Deutschland übernimmt der General die Last. Betrogen durch seine eigene starke, überhebliche und selbstisch verblendete Seele, verführt aber auch und wie gezwungen durch die Zivilisten, welche sich vor ihm ducken. Wenn der Krieg alles durchdringt und beherrscht, das ist die Logik, wenn er total ist, dann muss der General herrschen. Die Entartung des Abenteuers zum ganz neuartigen, fantastischen, könnte durch nichts deutlicher angezeigt werden als durch Ludendorffs Machtstellung und Charakter. Das ist nicht mehr des alten Moltke-Stellung. Das ist nicht sein Charakter, der vornehme, diskrete, humane. Ein gewaltiger Arbeiter, ein Kenner der neuen Kriegsmittel, den Kopf voller Zahlen und Namen, aber nervös, aber brutal, aber in den subtileren Wirklichkeiten der Welt unerfahren wie ein Kind, schlau dabei, seinen und des alten Feldmarschalls mythischen Ruhm wohl kennend und auf ihn hin den Monarchen erpressend, so steht nun der Kriegsmanager an der Spitze des Ganzen und geht aufs Ganze. Erich Ludendorff kennt nur zwei mögliche Ausgänge des Krieges, den ganzen Sieg oder die ganze Niederlage. Zu was der ganze Sieg eigentlich gut sein soll, kümmert ihn nicht. Die Niederlage nennt er den Untergang. Wieder ohne sich vorzustellen, wie so ein Untergang eigentlich aussehen und was danach kommen soll. Sein Kommando markiert den Beginn eines Spieles, welches dem deutschen Charakter in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wohl irgendwie liegt. Zumal es 25 Jahre nach Ludendorff noch einmal gespielt wurde. Des Spieles Sieg oder Untergang. Alles oder nichts. Ludendorff reorganisiert die Westfront, nimmt die Armeen auf eine neue, mit Kunst ausgebaute Verteidigungslinie zurück, setzt ein Programm für die Steigerung der Kriegsproduktion durch. Im Winter wird Rumänien unterworfen, das sich unter dem Eindruck der letzten russischen Offensive in den Krieg hat locken lassen, um sich auf Kosten Ungarns zu vergrößern. Wieder eine Erweiterung der Zentralfestung, des großen Gefängnisses, das von Deutschland verteidigt wird. Aber es bleibt ein Gefängnis. Darum herum liegt die weite Welt, die Meere, die Englands Flotte kontrolliert, die Kontinente, aus denen es neue Stärke zieht. Im November 1916 wendet General Ludendorff sich plötzlich an einen konservativen Abgeordneten, als ob der ihm die Frage beantworten könnte. Wie soll denn der Krieg überhaupt zu Ende gebracht werden? Deutschland bietet, Dezember 1916, Friedensverhandlungen an. Der Kaiser meint das ehrlich, er sehnt sich nach der guten alten Zeit. Die Sache ist ihm längst tief unheimlich geworden. Aufgrund des letzten siegreichen Feldzugs auf dem Balkan glaubt man, das Angebot wagen zu können. Leider wird bei seiner Formulierung der Siegerton stark unterstrichen, Bethmanns Ausdruck, anstatt dass es von irgendwelchen konkreten Bedingungen handelte, etwa die Freigabe Belgiens verspräche. Davon will man nicht reden. Erstens, weil man auf Belgien wirklich nicht verzichten will, und zweitens, weil jeder öffentliche Verzicht die Moral des Heeres schwächen könnte. Aber dadurch wird das Friedensangebot wertlos. Beinahe so wertlos wie jene, die das Deutsche Reich in einem späteren Kriege machen und wiederholen wird. Mehr noch, es verdirbt auch die Friedensvermittlung, an welcher der Präsident Wilson arbeitet. Trotzdem darf man am Scheitern dieser Friedensaktion nicht den Deutschen allein die Schuld geben. Die Alliierten fühlen sich im Moment unterlegen, im Prinzip und auf die Dauer aber doch überlegen, und in einer solchen Lage verhandelt man nicht gern. Sie glauben sich noch stärker im Recht als die Deutschen, und die Herzen ihrer Führer, deren eigene Machtstellung auf dem Kriege beruht, sind noch verhärteter. Dass der Krieg Unsinn ist, kann keine der Parteien eingestehen. Jede muss der anderen Schuld an ihm geben, wie auch Deutschland es in seinem Friedensangebot tut. Die Alliierten bleiben die entrüstete Antwort nicht schuldig. Allein dieser klägliche Zank würde den Beginn ehrlicher Verhandlungen von gleich zu gleich unmöglich machen. Darauf, Januar 1917, beschließen die Deutschen den unbeschränkten U-Boot-Krieg. Es ist die erste schicksalsträchtige Entscheidung, welche der Wille General Ludendorffs dem Kaiser und Kanzler aufzwingt. Die oberste Heeresleitung befiehlt den U-Boot-Krieg. Sie braucht ihn. Der Krieg muss bis zum Sommer beendet werden, schon allein wegen der schwankenden Verbündeten. Und das U-Boot kann ihn beenden. Die Admiralität liefert die Rechnungen, die es beweisen. Die Wirkung von Amerikas Eintritt in den Krieg, meint Admiral Capelle, Tirpitz Nachfolger, wäre ohnehin gleich null. Ehe die Vereinigten Staaten eine Armee auf den Beinen hätten, binnen 6 Monaten würde das verhungernde England um Frieden bitten. So die Herren von Heer und Marine. So aber auch die große Mehrheit des Reichstags. Die Parteien haben sich längst für den unbeschränkten U-Boot-Krieg ausgesprochen. Oder doch, wie das Zentrum, die Entscheidung darüber den vergötterten Heerführern freudig überlassen. Was Hindenburg und Ludendorff wollen, das ist gut. So ungefähr denkt auch der Mann auf der Straße. Er traut niemandem mehr, nicht dem grauen, abwägenden, klagenden Kanzler, nicht dem geduckten Großmaul von einst dem Kaiser, nicht seinem Landesfürsten, Landesminister oder Abgeordneten, alles längst gleichgültig gewordenen Leuten. Aber Hindenburg und Ludendorff, denen traut er. Hindenburg und Ludendorff wissen das. Sie wissen, dass sie das Volk hinter sich haben, wenn sie vom Kaiser etwas verlangen, was er nicht geben will. Und dass Wilhelm II. Nicht mehr stark genug ist, um es mit ihnen zu machen, wie er es mit Bismarck gemacht hat. Es war Bethmann selber, der den Kaiser zum Wechsel im Oberbefehl bestimmte. Seitdem gewinnt die Heeresleitung gegenüber der Reichsleitung. So also ist es nicht, dass Ludendorff ein widerwilliges Volk in den neuen Seekrieg führt. Die Autorität der Sieger von Tannenberg ist eine stark demagogische. Ihr Wille berührt sich mit der Sehnsucht der Massen. Auch die Parteiführer sind Volk, auch sie taumeln mit, verführt von den Versprechungen der Admiralität, geschwächt von Hunger und Ungeduld, verdummt von billigen Argumenten. Die grausamste Waffe sei die menschlichste, Macht gehe immer vor Recht, der Erfolg sei alles und so fort. Nur die Sozialdemokraten warnen, wie gewöhnlich. Nur der Reichskanzler zögert, wie gewöhnlich, bringt seine Bedenken an, um schweren Herzens einzugestehen, dass diese letzte Karte gespielt werden müsse. Der unbeschränkte U-Boot-Krieg wird proklamiert. Darauf brechen die Vereinigten Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab und, nachdem einige amerikanische Schiffe versenkt wurden, erklären sie den Krieg an Deutschland. Amerika hat neutral bleiben wollen. Aber man hat es angegriffen, hat sein heiligstes Recht verletzt, nun muss es mithelfen, um den deutschen Militärdespotismus niederzuschlagen. So die offizielle These. Sie enthält die ganze Wahrheit nicht. Längst stand Amerika den Alliierten näher als den Mittelmächten. Es ist von der mit hohem Geschick geleiteten englischen Propaganda nicht unberührt geblieben. Längst auch war man in Washington nicht unberührt von Argumenten realpolitischer Art. Ein von Deutschland beherrschtes Europa würde das Gleichgewicht der Mächte auf Erden über den Haufen werfen. Amerika müsste dann selber zu einem bewaffneten Heerlager werden. Besser also, man hülfe England, bei Zeiten heil aus dieser Affäre herauszukommen. Aber das darf man nicht laut sagen, darf es sich selbst nicht klar zugeben, denn die amerikanische Tradition verachtet die Künste der europäischen Diplomatie und will von Machtpolitik nichts wissen. Man darf sich beileibe nicht für das europäische Gleichgewicht schlagen, nur für das Recht und für die höchsten Ziele, Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit der Völker und was noch. Präsident Wilson ist von Anfang an für eine neue Art von Frieden gewesen und hat ihn, solange er neutral war, zu vermitteln gesucht. Einen Frieden ohne Sieger und Besiegte. Gerechtigkeit für alle. Denn wo es Besiegte gäbe, da sei Saat für neuen Krieg. Daran hält der gute Präsident auch jetzt noch fest. Nur müsste er freilich sehr aufpassen und klug handeln, damit das ungeheure amerikanische Gewicht die deutsche Waagschale nicht zu plötzlich in die Höhe schnellen lässt. Denn dann gäbe es zum Schluss doch Besiegte und das Ziel eines gerechten, hass- und rachelosen Friedens wäre verpasst. Hiervon ist im März 1917 nicht die Rede. Weder die Deutschen noch die Alliierten begreifen noch recht die unermessliche Bedeutung des amerikanischen Beschlusses, dieser Rückkehr Amerikas nach Europa. Es wird mehr als ein Jahr dauern, ehe die ersten amerikanischen Divisionen über das Meer geschickt werden können. Einstweilen scheint der U-Boot-Krieg zu halten, was die deutsche Führung versprochen hat. Und es vergeht kein Tag, an dem die Nachricht mit den Worten »spurlos versenkt« nicht die müden Herzen ermunterte. Wie lange wird England das aushalten können, den Verlust von Millionen Tonnen Schiffsraum und dem Kostbaren, was in den Schiffen war? 6 Monate hat die Admiralität sich und dem Feind gegeben. Es geschieht manches während dieser 6 Monate. Es erscheinen Zeichen am Himmel, die auf das nahe Ende deuten. Da ist die russische Revolution. Gemäßigt zunächst, bürgerlich-liberal, ja aristokratisch, eröffnet sie doch Möglichkeiten für einen russischen Abfall von der großen Allianz. Die Führer wünschen eine verstärkte Kriegsanstrengung. Anders ist der Geist unter den todmüden Soldaten, unter den Bauern, den Arbeitern. Es gibt Parteien, die von diesem Geist durchdrungen sind oder durch ihn zur Macht zu gelangen hoffen. Die deutsche Heeresleitung weiß das. Sie entschließt sich, nachzuhelfen. Ulyanov Lenin, der Führer der radikalen russischen Mehrheitssozialisten, Bolschewiki, wird im plombierten Eisenbahnzug aus der Schweiz durch Deutschland nach Skandinavien gebracht, von wo er die Reise nach Petersburg antreten kann. Dort empfangen ihn seine Freunde als Bringer der echten Revolution und des Friedens, seine Feinde als deutschen Agenten. Für den Augenblick ist er beides. Der Zusammenbruch des Zarentums gibt dem politischen Leben in Deutschland neuen Auftrieb. Wenn das in Russland inmitten des Krieges möglich war, dann könnte auch in Deutschland allerlei möglich sein. Dann ist es Zeit zu großen Veränderungen, sei es um eine Entwicklung wie die russische vorbeugen zu verhindern, sei es um auf sie hinzutreiben. Links von den Unabhängigen entsteht der Spartakusbund, der die radikalen Leninscher Richtung zu sammeln versucht. Die Unabhängigen, selbst die Mehrheitssozialdemokraten, werden in den Strom schärferer Aktivität gerissen, um nicht von ihren Rivalen überspielt zu werden. Daher ihr vorsichtiges Mittun bei den Streiks. Daher auch das Wiederaufflackern des Streites um die Neuorientierung. Die Frage des preußischen Wahlrechts wird zur deutschen Frage erklärt, ein Ausschuss eingesetzt, um ihre Lösung vorzubereiten. Seinerseits bequemt der Kaiser sich zu dem Versprechen, sein tapferes Volk werde fortan noch freudiger als bisher an der Gestaltung seines Geschickes mitzuarbeiten berufen sein, und dazu schicke sich das Klassenwahlrecht nicht mehr. Wohlgemeinte, späte, ungenaue Zusagen, wie sie Bethmann-Hollweg liegen. Nach wie vor sind die Konservativen die unversöhnlichen Gegner jeder Reform. Sie sprechen ernsthaft davon, dass es besser wäre, das Reichstagswahlrecht dem preußischen anzupassen, als umgekehrt. Im Sommer 1917 kommt es zur eigentlichen politischen Krise. Die Dinge gehen nicht mehr zwischen der starken, gewalttätigen, politisch blinden obersten Heeresleitung, das ist Ludendorff, und der klarsichtigen, schwachen, melancholischen Reichsleitung, das ist Bethmann. Sie gehen auch zwischen dem Parlament und Bethmann nicht mehr. Der Rechten, den Konservativen und Nationalliberalen steht er der Heeresleitung, den positiven Kriegszielen zu fern, der Linken, Zentrum freisinnigen Sozialdemokraten, steht er ihnen nicht fern genug, nicht entschieden fern genug. Alle rufen nach neuer Führung. Der General nach einer solchen, die ihm hörig ist, denn die Erfüllung der großen politischen Aufgabe traut er sich selber zu, und die Alldeutschen sehen nicht ein, warum Feldmarschall Hindenburg nicht Reichskanzler werden sollte. Es sei jetzt kein Unterschied zwischen Politik und Kriegführung mehr. Die linken Parteien wollen eine verhandlungsfähige, friedensfähige, kräftige Regierung, die im engen Kontakt mit ihnen selber steht. Dass der Krieg nicht mehr auf rein kriegerischem Gebiet ausgefochten werden kann, weiß Ludendorff. Er hält ein umso stärkeres politisches Auftrumpfen für notwendig. Eine andere Konsequenz ziehen die Führer der Massenparteien. Ihnen voran Matthias Erzberger, arbeitsamstes, einflussreichstes Mitglied der Zentrumsfraktion. Erzberger hat ausgerechnet, dass der U-Boot-Krieg die Ernte, welche man sich von ihm versprach, nicht gebracht hat. Dazu bedarf es nicht einmal langer Rechnungen, denn England sollte bis zum Sommer am Boden sein, und England ist nicht am Boden. Die Unruhe im Volk ist größer, trauriger, fragender als je zuvor. Alle Geduld, alle Bravheit, alles blinde Hinnehmen dessen, was die Oberen tun, hat Grenzen. Erzberger schlägt eine Friedensresolution des Reichstags vor. Man müsse über die Kriegszielfantasien der Jahre 1915 und 1916 hinweg zu der reinen Stimmung des Sommers 1914 zurückkehren, müsse laut sagen, dass man nie etwas anderes erstrebt habe als einen Frieden der Versöhnung. Womit erzwungene Gebietsabtretungen, politische und wirtschaftliche und finanzielle Vergewaltigungen unvereinbar seien. Über diesen Vorschlag kommt es zum Sturm. Ludendorff fordert seine Entlassung, da er mit dem Kanzler nicht mehr arbeiten könne, eine Unbotmäßigkeit, die allein genügen würde, Bethmanns Schicksal zu besiegeln. Denn Wilhelm II., welche Gesten der Autorität er sich auch noch vorbehalten mag, muss letzthin tun, was Hindenburg Ludendorff verlangen. Gegen den Kanzler als Flau- und Schlappmacher erklären sich Konservative und Nationalliberale. Gegen ihn, als kompromittiert durch den bisherigen Gang der Dinge, erklärt sich das Zentrum. Darauf, nach ausdrücklicher Befragung der Reichstagsfraktionen, erhält Bethmann-Hollweg seinen Abschied. Er klärt nichts. Er ist so zweideutig in seiner Bedeutung, wie der Sturz Bismarcks, der Sturz Bülows gewesen war. Wer hat Bethmann gestürzt? Die oberste Heeresleitung oder die Parteien? Und wenn die Parteien, jene, die sich mit der obersten Heeresleitung identifizieren, oder jene, die einen Erzberger Frieden erstreben? Ist Bethmanns Fall ein Sieg des parlamentarischen Prinzips oder des ihm genau entgegengesetzten, der Militärdiktatur? So wirr liegen die deutschen Dinge, dass es auf diese Fragen keine eindeutige Antwort gibt. Zwei ungleiche Vögel, Parlamentarismus und Militärdiktatur, wollen gleichzeitig aus dem berstenden Ei des alten Regimes heraus. So ist denn der graue, wohlmeinende, schwache Bethmann verschwunden. Allenfalls könnte sein Erbe die Bedeutung seines Verschwindens lehren. Der ist nun nicht etwa der alte Fürst Bülow, der es gern geworden wäre, viel weniger ist es ein Parlamentarier, ein Parteiführer. Ludendorff wählte den Mann, einen braven Beamten, der von Politik so wenig versteht wie der General selber, dem Reichstag nahezu unbekannt. Das heißt, dass mit dem Sturz Bethmanns die Macht Ludendorffs erst auf ihren Höhepunkt gelangt. Der Reichskanzler Michaelis ist seine Kreatur. Mittlerweile wird Erzbergers Friedensresolution von einer Reichstagsmehrheit bestehend aus Zentrum, Freisinnigen und Sozialdemokraten gut geheißen. Das ist eine andere Mehrheit als jene, die Bethmann stürzte. Michaelis gibt ihr gute Worte. Er billigt die Resolution, so wie er sie auffasse. Da er den Alldeutschen nahesteht, so wird man nicht fehlgehen, wenn man seine Auffassung einer gewissen Weitherzigkeit verdächtigt. Michaelis sabotiert die Friedensvermittlung, welche der Vatikan versucht und welche diesmal, angesichts der Kriegsmüdigkeit in England und Frankreich, wohl bessere Aussichten hätte als Wilsons Versuch vom vergangenen Winter. Er mag die verlangte Erklärung über Belgiens freie Zukunft nicht geben. Er redet höflich darum herum, indem er zugleich den Reichstag glauben macht, er habe Belgiens völlige Wiederherstellung versprochen. Zweideutigkeiten, Unwahrhaftigkeiten. Deutschland will den Krieg nur zu seiner Verteidigung führen. Das glauben die deutschen Massen. Für das allein kann man sie noch von der Notwendigkeit des Durchhaltens überzeugen. Aber gleichzeitig will man nicht auf das verzichten, was man erobert hat, will sich die Möglichkeit unredlichen Gewinnes offenhalten, indem man sich selber einredet, es handle sich da um Faustpfänder, deren man zum Verhandeln bedürfe. Die Alldeutschen sind ehrlicher. Doppeldeutig bleibt auch die innerpolitische Entwicklung. Sie treibt auf die Diktatur der Armee hin, als der einzigen Macht, welche die riesige belagerte Festung noch leidlich zu verwalten, die in allen Fugen krachende Ordnung aufrechtzuerhalten vermag. Sie treibt aber auch hin auf Parlamentarisierung, auf Demokratie. Es kann keinen Reichskanzler geben, der sich nicht mit Ludendorff versteht, aber auch keinen, dem der Reichstag nicht wenigstens freundliche Duldung gewährt. Dr. Michaelis muss das erfahren. Die Episode seiner Kanzlerschaft geht schon nach 3 Monaten wieder zu Ende. Und zwar, weil die Linke im Reichstag ihm das Vertrauen verweigert, das er nicht verdient. Es sind die Parteien der Friedensresolution, die ihn zum Rücktritt zwingen und die dem Kaiser mit gebotener Höflichkeit sagen lassen, er möge vor der Ernennung eines Nachfolgers die Meinung der Fraktionen hören. Verfassungsrechtlich ein interessanter Schritt. Seit dem Sommer gibt es im Reichstag eine eigentliche Koalition der linken Mehrheit, die nun auf die Bildung der Regierung positiven Einfluss zu nehmen beansprucht. Den von Zentrum, Freisinnigen und Sozialdemokraten gebildeten interfraktionellen Ausschuss. Gelegentlich gehören auch die Nationalliberalen ihm an. In seiner engeren und weiteren Form nimmt der Ausschuss spätere republikanische Verwirklichungen schon vorweg. Einstweilen ist er ein vertraulicher Debattierclub, der Sitzungen einberuft, wenn es etwas zu debattieren gibt. Das sollte allerdings ununterbrochen der Fall sein. Ist der neue Kanzler, Graf Hertling, Vertrauensmann dieser Mehrheit? Er tut so, als ob er es wäre, und kann so tun, denn für seine Person ist er ein uralter Parlamentarier, langjähriger bayerischer Minister, eine Säule der Zentrumspartei. Als er vor 30 Jahren einmal meinte, Bismarck sei unersetzlich, antwortete ihm Ludwig Windthorst, »Bah, das kann jeder, das könnten Sie auch.« Nun, als Greis soll er zeigen, ob er es kann. In einer Situation, die Bismarck nie, nie hätte entstehen lassen. Auch die Koalition tut so, als ob die Wahl Hertlings sie befriedigte. Dem Kanzler werden 2 eigentliche Parteienvertreter, die freilich, so will es die Bismarck-Verfassung, auf ihr Mandat verzichten müssen, als Staatssekretäre beigegeben. Nur leider verstehen die beiden vom Handwerk der Macht nicht viel. Hertling selber, der im bayerischen Friedensidyll genügend davon verstanden haben mochte, aber altersschwach, in Berlin als Bajuvare angefeindet, der Neuorientierung gar nicht trauend, ist der Letzte, der die Mehrheit führen, mit ihrer Hilfe politischen Willen bilden und realisieren könnte. Er sucht, wie Bethmann, mit allen Parteien auszukommen und lässt Ludendorff einen starken Mann sein. Der Fortschritt, den seine Regierung darstellen soll, ist so noch einmal und wieder noch einmal Schein. In einem Moment, in dem nur die wirklichkeitsstärkste, willensstärkste politische Führung noch Rettendes vollbringen könnte. Wie ein Bergsteiger, der sich verstiegen hat, nahe dem Gipfel an einer steilen Wand hängt, nicht hinauf kann, aber auch nicht hinunter mag, weil auch der Abstieg gefährlich ist und weil dann alle bisherige Mühe und Qual umsonst gewesen wäre, so kann Deutschland im Jahre 1917 weder Frieden machen noch siegen. Es kann nicht Frieden machen, weil es sich für den Sieger hält und auf der Karte ja auch als Sieger erscheint, mit all den Staaten, die es bezwungen, mit all den riesigen Gebieten, die es besetzt hat. Dies und der propagandaschrille Hass der Gegner hindert es, den rechten Ton der Weisheit und Demut zu finden. Es kann aber auch nicht wirklich siegen. Die feindliche Front im Westen ist undurchdringlich. Die amerikanische Hilfe fließt reicher als je, und es ist der amerikanischen Seestrategie gelungen, einen entscheidenden Schlag gegen die deutschen Unterseeboote zu führen. Die Minensperre zwischen Schottland und Norwegen, die ihnen den Ausbruch in den Ozean nahezu unmöglich machte. Drüben aber, in den Trainingslagern, übt nun das friedensverwöhnte, kraftstrotzende, abenteuergierige junge Volk, werden die Divisionen aufgestellt, die dem Krieg in Europa ein Ende machen sollen. Das braucht Zeit, aber weniger Zeit, als die deutschen Armeepedanten annehmen. Alle wissen es, dass jetzt die Zeit schneller und schneller gegen Deutschland arbeitet. Der Augenblick mag wohl kommen, in dem es zu spät sein wird, das Gute zu tun. Im Sommer 1917 hätte eine überlegene deutsche Führung es wohl noch tun können, vielleicht sogar im Winter 1917-18 noch, aber es wird später und später, schwieriger und schwieriger. Wehe dem Volk, das sein Schicksal einem anvertraut, der nichts versteht als Krieg. Tatsächlich erreicht Deutschlands großes Abenteuer erst jetzt, im vierten Kriegsjahr, seinen Höhepunkt. Der Tanz wird wilder und wilder, je näher das Ende. Im September 1917 tritt die Vaterlandspartei ins Leben, die eine Partei über den Parteien sein will, eine rettende Nationalbewegung, rettend nämlich vor einem flauen Frieden. Es ist die ehrgeizigste Verwirklichung der Alldeutschen. Und es gelingt ihnen, Herrn von Tirpitz als Parteiführer zu gewinnen. Das ist neu in Preußen. Ein Admiral im Ruhestand, der nun zum Versammlungsredner wird und mit hoher Stimme gegen das Parlament, ja gegen die eigene Regierung wettert. Wir wissen, es geht um unseres Volkes Bestehen und Machtstellung in der Welt. Dem deutschen Volk geht es nicht wie England nur um das Geschäft. England, der Anstifter und beharrliche Schürer dieses Weltbrandes, ist in verzweifelter Lage. Zu Wasser und zu Lande sind wir die Sieger. Wir wollen keinen Hungerfrieden. Um einen Frieden bald zu erreichen, müssen wir nach Hindenburgs Gebot die Nerven behalten. Tragen wir freiwillig Not und Entbehrungen, so wird dem deutschen Volk ein Hindenburg-Frieden zuteil werden, der den Siegespreis ungeheurer Opfer und Anstrengungen heimbringt. Jeder andere Friede bedeutet einen vernichtenden Schlag für unsere Zukunftsentwicklung. Siegespreis oder Untergang? Die Vaterlandspartei sieht kein Drittes. Wenn sie sich dabei auf Hindenburg-Ludendorff beruft, so tut sie das mehr oder weniger mit Recht. Und nun scheinen die Ereignisse im Osten ihre Hoffnungen zu bestätigen. Im November erobert Lenin die Macht in St. Petersburg im Sturm, veröffentlicht die imperialistischen Geheimabkommen zwischen Zarenregierung und Westalliierten, bietet der Welt einen Frieden an, der jedem Volk die Freiheit seiner wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung sichert. Einen Volksfrieden, einen Ehrenfrieden der Verständigung. Sein Vorschlag, von bestechender Einfachheit, soll die Regierungen vor ihren Völkern blamieren, soll jene zwingen, Farbe zu bekennen und den Aufstand der Massen vorbereiten. Die Westmächte, die in Lenin nur den Verräter sehen, weigern sich, seine Regierung der Volkskommissare, der Arbeiter- und Bauernräte anzuerkennen. In aller Hast lässt Präsident Wilson ein Friedensprogramm entwerfen, das mit dem Leninschen zu konkurrieren bestimmt ist. damit die Bolschewisten nicht die einzigen seien, die sich der Welt als Männer eines gerechten Friedens präsentieren. Wilsons Plan übernimmt manches von Lenin, vor allem das Recht der Völker, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, das Selbstbestimmungsrecht. Aber Wilsons 14 Punkte sind viel genauer als Lenins Vorschlag. Und wer sie studiert, was aber Ludendorff nie der Mühe wert findet, der muss erkennen, dass durch sie Deutschland einiges verlieren und nichts gewinnen würde. Es würde Elsaß-Lothringen an Frankreich verlieren und natürlich Belgien. Es könnte wohl auch seine überwiegend polnischen Gebiete einem neuen polnischen Nationalstaat zedieren müssen. Ungewiss bleibt das Schicksal der österreichischen Monarchie, deren Auflösung Wilson zwar nicht fordert, für deren Völker er aber Autonomie verlangt, was dies und jenes bedeuten kann. Alle Friedensprogramme lassen Auslegungen zu. Und wie sie ausgelegt werden, das hängt von der Machtposition ab, von welcher aus man verhandelt. Wenn Deutschland jetzt Wilsons 14 Punkte als Verhandlungsbasis annähme, dann würde es wohl mehr verlieren als gewinnen. Aber es erschiene als große, furchtbare Macht und könnte in mancher Frage eine ihm günstige Entscheidung durchsetzen. Aber Deutschland hält sich nicht reif für einen Verzichtfrieden, jetzt, da Russland ganz am Ende ist, weniger als je. Es beschließt, Lenins Vorschlag anzunehmen und entsprechend den Machtpositionen auszulegen. Im Westen unbesiegt und im Osten Sieger, erschöpft und hungrig, aber mit ungeheuren Möglichkeiten vor sich, trifft es zu Brest-Litowsk am Verhandlungstisch die neuen, rätselhaften Freundfeinde, die Bolschewisten. Das letzte Jahr. Lenin dachte in internationalen Begriffen. Er lebte im Dienst der Weltrevolution. Für sie sah er Deutschland, nicht Russland, als das wichtigste Land an, so dass er wohl sagte, man müsste im Notfall Russland opfern, um in Deutschland Revolution zu bekommen. Andererseits waren die neuen Herren Russlands oder St. Petersburgs so imperialistisch wie die alten, wobei die Grenze zwischen dem, was altrussische und was revolutionäre Macht war, ungewiss verlief. Den nicht großrussischen Völkern des Zarenreiches, selbst den Ukrainern, billigten sie das Recht zu, über ihr Schicksal selber zu bestimmen. Völker, wenn man die herrschenden, ausbeutenden Klassen abzog, konnten nichts anderes sein als sozialistisch. Zum Sozialismus führte allein die bolschewistische Partei, so dass alle jene Länder, wenn man sie sich selber überließe, doch wieder mit Russland gemeinsame Sache machen und Russlands imperiale Interessen gewahrt bleiben würden. Die Deutschen verstanden es anders. Sie beherrschten Polen und Teile der baltischen Provinzen militärisch. Sie konnten, wenn sie wollten, auch den Rest, Finnland, die Ukraine, militärisch beherrschen, weil der russische Widerstand am Ende war. Staatssekretär von Kühlmann machte geltend, jene Gegenden hätten von ihrem Selbstbestimmungsrecht bereits Gebrauch gemacht und sich von Russland getrennt. Es bestünden dort schon provisorische Regierungen oder Ausschüsse, mit denen die siegreichen Verbündeten sich ohne weitere russische Einmischung vertragen würden. Hierüber, was das Prinzip nationaler Selbstbestimmung und seine wahre Anwendung sei, kam es zwischen dem russischen Chefunterhändler Leo Trotzki und seinem deutschen Widerpart zu den spitzigsten Wortgefechten, welche beiden superklugen Herren Spaß gemacht zu haben scheinen. Die deutsche Position war wohl nicht unehrlicher als die russische, denn nationale Selbstbestimmung ist eine zweifelhafte Sache und musste im Chaos des auseinanderberstenden Zarenreiches, der gegeneinander wütenden Nationen, nationalen Splittergruppen, Parteien, Klassen und Mörderbanden vollends Hokuspokus sein. Aber die deutschen Diplomaten ließen sich von den Kommunisten überspielen. Sie gaben keine Garantien für später in den baltischen Provinzen abzuhaltende freie Volksabstimmung, so dass Trotzki, welcher sie forderte, als Vorkämpfer des Rechts dastand, ohne irgendwelche Opfer dafür zu bringen. Hinter Deutschland stand die militärische Macht. Der deutsche Diplomat, noch mehr der deutsche General Max Hoffmann, verfehlten nicht, dies stärkste Argument ins Feld zu führen, wenn die Feineren sich an Trotzkis geistvoller Unverschämtheit brachen. Es war nicht die Überlegenheit der Grundsätze, sondern die Macht, was diese grotesk sich schleppenden Verhandlungen zu Ende brachte. Als die deutschen Armeen ihren Vormarsch ins Baltikum fortsetzten, die Bolschewiken ohne viel Mühe vertrieben und bis zum Peipussee vordrangen, gab Lenin klein bei. Ohne übrigens den Friedensvertrag zu lesen, den er im März unterzeichnen ließ. Er hielt ihn für bedeutungslos. Die Weltrevolution würde alle politischen Karten zerreißen. Als ein Provisorium mussten auch die Deutschen den Frieden von Brest-Litowsk und alles, was damit zusammenhing, betrachten. Das osteuropäische Chaos konnte nicht gemeistert werden, solange der Krieg im Westen weiterging. Es zu meistern gelang den deutschen Machthabern umso weniger, als sie weder unter sich noch mit ihren Verbündeten über die Ziele einig waren. Unter den Konservativen stritt die annexionistische Meinung, die möglichst großen, möglichst direkten Landgewinn auf Kosten Russlands forderte, mit der anderen, wonach das russische Reich im Kern doch nicht zu erschüttern und ein Wiederaufleben der alten deutsch-russischen Freundschaft, das auf die Dauer wünschenswerte, war. In welchem Fall man den Russen so lebenswichtige Landstriche wie Estland und Lettland nicht nehmen durfte. Waren denn, so wurde gefragt, diese Länder mit ihrer dünnen deutschen Oberschicht wirklich als deutsch auszugeben? Konnten sie als unabhängige Staaten existieren? Welche Form war ihre Abhängigkeit von Deutschland zu geben? War es richtig, den Grundsatz nationaler Selbstbestimmung mit annexionistischer Praxis zu verbinden? War jener überhaupt richtig? In welcher Form war er auf Polen anzuwenden? Deutschland hatte 1916 ein polnisches Königreich proklamiert und sich davon die Ermunterung tätiger polnischer Sympathien selbst auf militärischem Gebiet erhofft. Aber diese Hoffnungen hatten sich nicht erfüllt. Die Polen misstrauten dem deutschen Befreier, der so lange ihr Mitunterdrücker gewesen war, und es war ihre Art, mehr zu fordern, als ihnen zukam. Ihr Traum einer Wiedererrichtung des alten polnischen Großreiches zwischen Ostsee und Schwarzem Meer vertrug sich weder mit der russischen noch mit der deutschen noch sonst mit irgendeiner Wirklichkeit in jenen Gegenden. Was war denn aber mit Polen zu machen? Sollte man einen breiten Streifen des russischen Polen direkt mit Deutschland verbinden, wie Ludendorff es mit dem einzig ihm vertrauten militärischen Argument forderte? Den Rest, ein verstümmeltes Königreich, zu Österreich schlagen, wie die Habsburg-Diplomatie es wünschte? Oder später etwa an Russland zurückgeben? Fragen, die bis zum bitteren Ende diskutiert wurden. Die chaotische Gestalt Osteuropas ließ keine einheitliche Planung und Willensbildung zu. Es hätte denn der allerbrutalste, dem Wirrwarr des Lebens gegenüber gleichgültige Vernichtungswille sein müssen. Den hatte Deutschland im Winter 1918 nicht. Da gab es wohl eine durch die eigene Machterfahrung und das Schauspiel der russischen Auflösung gereizte Fantasie, aber auch politische und humanitäre Skrupel, Rücksichten auf die Verbündeten und sehr viele Meinungen. Auch der sogenannte Ostfriede, schrieb General Gröner, ist eine höchst problematische Sache. Der Krieg geht auch hier weiter, nur in anderer Form. Es galt, die Gebiete zu polizieren, die der Vertrag von Russland trennte. Was man sich an materieller Hilfe von ihnen erhoffte, ukrainisches Getreide, kaukasisches Öl, mussten die deutschen Truppen selber dort holen. Folglich konnten nicht so viele Truppen, wie man gehofft hatte, vom Osten nach der Westfront übergeführt werden, nur etwa 1 Million. Die anderen blieben, wo sie waren, nein, rückten viel tiefer als bisher in den ehemalig russischen Herrschaftsraum vor. Und wenn hier, am Schwarzen Meer und bis zum Kaukasus, dem gierigen Blick der deutschen Oberklasse, Militärs, Wirtschaftler, Journalisten, sich schwindelnde Möglichkeiten eröffneten, so hatte diese Begegnung mit den russischen Dingen auch wieder etwas Ordnungsgefährdendes. Das Zarentum hatte beide Reiche voneinander getrennt, strenge, saubere Nachbarschaft gehalten. Nun wurde Deutschland auf doppelte Weise von Russland versucht. Verlockt zu Eroberung, Ausbeutung, Herrschaft, verwirrt durch die heißen Dämpfe der Revolution. Mit der, wie Trotzkis schneidende Stimme es verkündete, begann eine neue Epoche der Weltgeschichte. Mancher deutsche Soldat glaubte das, ahnte das, trug, was er in Russland hörte, in seinem Geiste herum und brachte es schließlich nach Hause. Mittlerweile erkannten die Westmächte im Frieden von Brest-Litowsk einen neuen, letzten und endgültigen Beweis für die Brutalität der deutschen Kriegsziele, worüber schrille Entrüstungsschreie sich hören ließen. Der russischen Schwesternation hatte man ein Gebiet weggenommen, das ungefähr so groß war wie Österreich-Ungarn und die Türkei zusammen, mit 56 Millionen Einwohnern, mit 79% ihrer Eisen- und 89% ihrer Kohlenproduktion. War so etwas erhört? Konnte man mit einer Macht, die so dem besiegten Gegner mitspielte, überhaupt noch verhandeln? Zeigte es nicht nur zu klar, was Deutschland, auch etwa Frankreich und England, anzutun gedachte? Gewalt, Gewalt bis zum Äußersten, rief der sonst so milde Wilson angesichts solch barbarischer Tyrannei. Der Vertrag tat der deutschen Weltstellung, seiner Verhandlungsfähigkeit, nicht gut. In Deutschland war man glücklich, einen der großen Gegner losgeworden zu sein und auf einen Zustrom von Nahrungsmitteln aus der Ukraine hoffen zu dürfen. Viel kam dann freilich nicht. Selbst die Parteien der Friedensresolution vom vorigen Sommer stimmten für den Vertrag. Die Mehrheitssozialdemokraten wenigstens nicht dagegen. Was aber Deutschlands Verhandlungsfähigkeit betraf, so war dem Manne, dessen Willen am stärksten wog, wenn immer es zu einer schweren Entscheidung kam, jetzt an Verhandlungen nichts gelegen. Im Geiste General Ludendorffs wurden Kriege auf dem Schlachtfeld entschieden. Nicht anders war er im Osten entschieden worden. So konnte er es auch im Westen, wo Deutschland jetzt, dank der herübergebrachten Divisionen, zum ersten Mal seit 1914 dem Gegner zahlenmäßig überlegen war. Jetzt konnte man tun, was man nahezu 4 Jahre früher hatte tun wollen, den Kampfwillen des Gegners brechen, die Verbündeten voneinander trennen, den einen ins Meer werfen, dem anderen seine Hauptstadt nehmen. Dann Friede. Ein Friede, der des Kampfes wert war. Auf den eisernen Fachmann hörten sie noch einmal und glaubten, was er sagte. Kaiser und Kanzler, Politiker und Volk. Er hatte die Kapitulation Englands nach 6 Monaten U-Boot-Krieg versprochen. Eingetroffen war das nicht. Er hatte die amerikanische Intervention für nicht der Rede wert und amerikanische Truppensendungen als willkommenes Jagdwild für deutsche Torpedos erklärt. Kein Transport war versenkt worden. Und nun begannen die amerikanischen Divisionen in Massen zu kommen. Die Machtstellung Hindenburg-Ludendorffs war durch solche Irrtümer nicht zu schmälern. Ihre Beschlüsse galten in Berlin wie ein Naturgesetz. Wenn man den beiden Feldherren nicht mehr trauen konnte, wem konnte man dann noch trauen? Was war dann noch zu hoffen? Wilhelm II. Befahl, was Ludendorff ihm diktierte. Alles oder nichts. »Und was geschieht, wenn die Offensive misslingt?« fragte der Prinz Max von Baden den General. Großzügig antwortete Ludendorff, dann muss Deutschland eben zugrunde gehen. Der Sturm brach los am 21. März 1918. 750.000 Mann und 6.000 Kanonen auf einer Front von 60 Kilometer Länge. Gewinne wurden gemacht an Gelände, an Material, an Gefangenen. Ende März war die Siegeszuversicht in Berlin größer als je seit dem September 1914. Wer das gesehen hat, »Die Weltherrschaft«, rief ein junger, dem Auswärtigen Amt zugeteilter Offizier. Hindenburg sprach stärker denn je von dem Preise, den die Gegner für dieses letzte, den Deutschen aufgezwungene Blutopfer würden zahlen müssen, und erhielt das Eiserne Kreuz mit goldenen Strahlen. Aber gleichzeitig schrieb der kluge bayerische Kommandant Prinz Rupprecht in sein Tagebuch, »Nun haben wir den Krieg verloren.« Die Offensive, aller glorreichen Gräuel ungeachtet, hatte keines ihrer Ziele erreicht. Dann musste man es noch einmal versuchen. Dann musste man gegen die französische Front versuchen, was gegen die englische misslungen war, mit geringeren Mitteln, mit müderen Soldaten. Neue Offensive Ende Mai mit dem Ziel Paris. Neue Erfolge, dann wieder Stocken und wieder Abbruch der Schlacht. und noch immer keinerlei politische Konsequenzen daraus gezogen. Der Staatssekretär des Auswärtigen, der sie zu ziehen versuchte, im Reichstag von der Unfruchtbarkeit bloßer militärischer Siege, der Notwendigkeit neuer politischer Methoden sprach, wurde auf Befehl Ludendorffs entlassen. Der letzte Durchbruchversuch wurde im Juli an der Marne gemacht, am 17. abgebrochen. Die Initiative ging nun an den Gegner über. Am 8. August ergriff er sie mit durchschlagendem Erfolg. Am 14. teilte Ludendorff dem Kaiser, die oberste Heeresleitung, der Reichsleitung mit, dass man nicht mehr hoffen dürfte, den Kriegswillen unserer Feinde durch kriegerische Handlungen zu brechen. Die Erkenntnis war spät, ihre Formulierung vorsichtig. Ein kerniges Schlusswort Hindenburgs tat noch das Seine, um sie abzuschwächen. Doch hätte sie genügen können, um nun endlich die neuen Methoden zu veranlassen, welche Stolz und Gier und Verblendung 4 Jahre lang verhindert hatten. Hierzu war eine neue Regierung notwendig. Und man muss zugunsten Ludendorffs sagen, dass er einer solchen sich jetzt wohl nicht mehr widersetzt hätte. Er befahl nicht, er verbot nicht, er spielte nur die Verantwortung jenen zu, denen er bisher befohlen hatte. Die aber waren an seine Befehle gewöhnt und taten nichts, solange er nicht befahl. Sie grübelten nur und jammerten und warteten. Unfähig zu verstehen, dass sie gestern noch und 4 Jahre lang die Sieger, nun plötzlich die Besiegten sein sollten. Also geschah seit jenem 14. August 6 Wochen lang politisch nichts. Die Parteiführer in Berlin, siegeszuversichtlich noch im Frühsommer, begannen nur eben gerade, sich zu beunruhigen. Während der gleichen 6 Wochen verschlechterte die militärische Lage sich reißend schnell. Deutschlands Verbündete, die alle noch vor wenigen Monaten sich um Stücke aus der russischen oder rumänischen Beute gezankt hatten, fielen nun ab, ergaben sich dem Gegner auf Gnade oder Ungnade. Bulgarien zuerst. Mitte September versuchte die österreichische Regierung, die schmalen Reste ihrer Autorität zur Erlangung eines Sonderfriedens zu verwenden. Die türkische Front brach zusammen, die österreichische in Italien wankte. Die deutsche im Westen hielt, aber unter dem Anzeichen einer gnadenlos wachsenden Bedrohung. Was sollte geschehen? Die parlamentarischen Führer des Zentrums, der Fortschrittler, der Sozialdemokraten, selbst der unlängst noch so annexionslustige Nationalliberalen meinten, dass etwas geschehen müsste, besprachen sich, kritisierten, aber sie stellten kein Programm auf. Sie drängten sich nicht zur Macht, in der sie sich nie hatten üben dürfen und in der unter so düsteren Umständen sich erstmals zu üben, sie am wenigsten Lust verspürten. Sie erwarteten die entscheidende Tat noch jetzt vom Kaiser in seinem großen Hauptquartier. Die kam denn auch. Am 30. September verkündete ein Erlass Wilhelms II., das Volk solle wirksamer als bisher an der Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeiten. Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind, sollten in weitem Umfang teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung. Hertling, der auf diese Qualifikation allerdings keinen Anspruch machen konnte, nahm seinen Abschied. Der kaiserliche Erlass gestand das zu, was 1000 ernste und kenntnisreiche, aber durch ein falsches System jeder praktischen Wirksamkeit beraubte deutsche Männer seit Jahren vergeblich gefordert hatten: die parlamentarische Monarchie, die Demokratisierung. Leider nur war der Entschluss auf das Engste mit einem anderen verknüpft, der am Tage vorher gefasst worden war. Es war der, den Gegner um einen Waffenstillstand zu bitten. Sofort, ohne Aufschub oder mit nicht mehr als 24 Stunden Aufschub. Während des Waffenstillstandes könnte man in Friedensverhandlungen eintreten. Worauf es aber dem General Ludendorff jetzt vor allem um jeden Preis ankam, war der Waffenstillstand selber. Ihn nachzusuchen, sollte der erste Akt der neuen, vom Vertrauen des Volkes getragenen Regierung sein. An ihre Spitze trat als Reichskanzler ein süddeutscher Magnat, der Thronfolger im Lande Baden, Prinz Max. Nicht, dass die Reichstagsmehrheit ihn vorgeschlagen hatte. Der Vorschlag kam noch immer von der kaiserlichen Autorität. aber der Prinz war den Parlamentariern lange bekannt, und sie nahmen ihn an, weil er unter den gegebenen Umständen der beste Vermittler zwischen den alten und den neuen Mächten, der beste Vermittler vielleicht auch zwischen Deutschland und den Gegnern schien. Das war nicht ohne. Prinz Max hatte sich durch politisch kluge und sittlich schöne Reden einen Namen gemacht. Sein Programm war gut. Mit dem Gegner ins Gespräch zu kommen, solange man noch bedrohlich dastand, und durch kluge Zugeständnisse, vor allem die Wiederherstellung Belgiens betreffend, auf die angelsächsische Mentalität einzuwirken. Politische Offensiven, die vor den militärischen ausgeführt, allenfalls Erfolg versprachen. Man hatte nicht auf den Prinzen gehört, nicht im März, als der Augenblick für eine solche Politik günstig gewesen wäre, und nicht im August. Nun war es zu spät. Was sollten Zugeständnisse, die man nach einer Kette von Niederlagen machte, noch wirken? Prinz Max kam nach Berlin mit dem Gedanken, dass Deutschland nicht mehr siegen, den Feinden den Sieg aber noch immer sauer machen könnte. Hierauf hoffte er, seine Politik zu bauen, die zu einem in Grenzen zu haltenden Verlustfrieden führen würde, nicht zur Kapitulation. Er hatte sein Amt noch nicht angetreten, als er erfuhr, zu welchem Geschäft er auserlesen war. Er protestierte, verlangte Durchhalten wenigstens einen Monat länger. Mit einem immer wiederholten »Ich will meine Armee retten« bestand Ludendorff auf der Bitte um Waffenstillstand sofort. Dem gab Prinz Max nach, Verzweiflung im Herzen. Die Linie, welche er zu verfolgen gehofft hatte, war damit auf immer verloren. Ludendorff begriff das nicht einmal. Er begriff die politische Bedeutung des von ihm geforderten Waffenstillstandes gar nicht. Er glaubte wirklich, er könnte während eines solchen seine todmüde Armee mit allem, was ihr gehörte, heil aus Frankreich und Belgien ziehen, sie stärken zu neuen Taten, so dass, wenn die Friedensverhandlungen nicht angenehm verliefen, man mit frischen Kräften wieder würde kämpfen können. So leicht glaubte er plötzlich, sich aus einer Sache zu ziehen, die er bisher, dann muss Deutschland eben zugrunde gehen, mit so schrecklichem Ernst geführt hatte. Anders verstanden es die Mächte der Entente. Dass sie dem Gegner jetzt endlich überlegen waren, hatten sie schon gewusst. Dass der Gegner sich ohne Waffenruhe für verloren hielt, wussten sie jetzt. Warum in aller Welt sollten sie ihm eine Waffenruhe gönnen? Es wäre denn eine solche, die ihm die Wiederaufnahme des Kampfes unmöglich machte. Warum sollten sie jetzt auf das blutige Phantom verzichten, um dessen Willen sie 4 Jahre lang so Fürchterliches erduldet haben? Den Sieg, den vollen, ganzen. Das war ja kein ritterlicher Sport mehr, hier galt jeder Vorteil. So war auch der Eindruck unter den deutschen Parteiführern, als ein Major aus dem großen Hauptquartier ihnen die Lage mit dürren Worten erklärte. Jede 24 Stunden können die Lage verschlechtern und den Feind unsere eigentliche Schwäche erkennen lassen. Welche eine so dringende Bitte um Waffenstillstand freilich noch klarer erkennen ließ. Der Konservative von Heidebrand rief, wir sind belogen und betrogen worden, durch Ludendorffs Siegeszuversicht. Der Sozialdemokrat Ebert war totenblass. Der nationalliberale Stresemann, lange Ludendorffs Bundesgenosse, rang nach Atem. Aber es war ein deutscher General, der schrieb, das haben wir unserer Torheit und Selbstüberhebung zuzuschreiben. Seit Jahr und Tag war meine große Sorge, dass Ludendorff den Bogen unserer Kraft überspannen würde. So wenig die oberste Heeresleitung sich seit Jahr und Tag um die Psychologie des Gegners gekümmert hatte, so wenig dachte sie an die Wirkung, welche ihr Waffenstillstandsangebot auf die Massen in Deutschland haben musste. Man hatte noch vor wenigen Monaten im Taumel des russischen Beutefriedens gelebt, im Banne der Versprechungen und Hoffnungen. Sie allein hatten die widrige Härte des Alltags erträglich gemacht. Nun war plötzlich alles umsonst gewesen. Nun kam heraus, dass die Führer in die Irre geführt hatten, Kaiser und Fürsten, Minister und Generale. Dass im Recht nur die Warner gewesen waren, selbst die und vielleicht gerade die, die wegen aufrührerischer Tätigkeit im Zuchthaus saßen, Karl Liebknecht zum Beispiel. Hatte es jetzt noch Sinn zu kämpfen? Hatte es jetzt noch Sinn zu hungern? Eine Politik, wie Max von Baden sie plante, hätte die öffentliche Moral vielleicht noch eine Weile intakt halten können. Seit dem Waffenstillstandsangebot war kein Halten mehr. Innere Entmutigung und Auflösung beeinflussten von nun an die äußeren Vorgänge. Wer über diese Wirkung sich beklagte, der verlangte mehr, als man auch dem allergeduldigsten Volk zumuten darf. Im Kabinett des Prinzen saßen die Vertreter der Parteien, die im Vorjahr die Friedensresolution durchgebracht hatten: Zentrum, Fortschritt, Sozialdemokratie. Den Führern der Letzteren fiel es schwer, zu so später Stunde mit so übler Erbschaft sich zu kompromittieren. Dennoch glauben sie es dem Vaterland schuldig zu sein. Halb noch Opposition und halb nun mit dabei, versuchten die Sozialdemokraten ihren Wählern die Ereignisse zu erklären, Veränderungen, die noch kommen würden, in den Bahnen der Ordnung zu halten. An einem Sturz der Monarchie war ihnen nicht gelegen. Sie mussten sie ihrer Theorie nach wünschen, aber wünschten sie praktisch nicht. Sie mussten andererseits genauesten Kontakt mit den Massen halten, sonst, wie Ebert es ausdrückte, läuft uns die ganze Gesellschaft zu den Unabhängigen. Sie arbeiteten unter schwerem Druck. Beispiel und Propaganda der russischen Bolschewisten trafen nun mit der Stimmung zusammen, die das Waffenstillstandsangebot entbunden hatte. Die unabhängigen Sozialisten selber waren ihrer Sache nicht sicher. Sie wurde ihnen von deutschen Anhängern Lenins streitig gemacht. Wer konnte unter diesen Umständen etwas Festes bauen? Die Verfassungsänderung, die im Oktober unter Dach und Fach gebracht wurde, um aus dem Deutschen Reich eine parlamentarische Monarchie im Stil der englischen zu machen, wirkte wie eine Nottaufe. Prinz Max war gezwungen worden, den Präsidenten der Vereinigten Staaten um einen Waffenstillstand zu ersuchen. Wilson, ein profunder Gelehrter der Politik, ließ Rückfragen stellen, wie das Angebot aufzufassen sei, ob sein, des Präsidenten berühmtes Friedensprogramm auch ehrlich angenommen werde, mit wem er es zu tun habe, mit den Autokraten, die bisher Deutschland unverantwortlich beherrscht hätten, oder mit wahrhaftigen Volksvertretern. Wenn mit solchen, auf welche Weise man ihm garantieren wollte, dass der König von Preußen ihnen die Macht nicht wieder nehmen würde, welche er ihnen jetzt vielleicht nur scheinheiligerweise eingeräumt hätte, und so fort. Selbstgerechte, pedantische Fragen, gestützt auf ein Studium der deutschen Verhältnisse, welches der Professor Jahrzehnte früher getrieben haben mochte. Dies hin und her brauchte Zeit. Die Deutschen antworteten so bejahend, klar und würdig, wie sie konnten. Sie gaben sogar die Aufgabe des U-Boot-Krieges zu. Am Ende kam Wilson mit der wesentlichsten Sache heraus. Die Waffenstillstandsbedingungen würden sicher gründlich genug sein, um Deutschland eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten unmöglich zu machen. Das lag in der grausamen Logik der Dinge. Was der Präsident Professor nicht bemerkte, war, dass eben diese Logik auch seine eigene Stellung gegenüber seinen Verbündeten entscheidend schwächte. Wilson wollte einen gerechten Frieden, was immer er sich auch darunter dachte. Franzosen und Briten glaubten nicht an das neue transatlantische Evangelium. Sie hatten es achselzuckend akzeptiert, solange sie Amerika gegen den gewaltigen Feind brauchten. War Deutschland völlig am Boden, so brauchten sie Wilson nicht mehr. Während dieses Notenwechsels erhielt Ludendorff seinen Abschied. Der General spielte ein unschönes Spiel. Wochen, nachdem er den überstürzten Beginn der deutschen Kapitulation erzwungen hatte, schlug er um, wetterte gegen die Folgen seines eigenen Tuns, die allzu große deutsche Nachgiebigkeit gegenüber Wilson, sprach vom Kämpfen bis zum letzten Mann. Das waren Worte, meint Prinz Max in seinen Erinnerungen, die einem Feldherrn wohl angestanden hätten, der am 29. September einer verzagenden Reichsleitung gegenüber festgeblieben wäre, nicht aber dem General Ludendorff, der eine zur nationalen Verteidigung entschlossene Regierung genötigt hatte, die weiße Fahne zu hissen. Ich kann nicht leugnen, dass mir die Vermutung aufstieg, dass es dem General Ludendorff weniger darauf ankam, unseren Entschluss zu ändern, als gegen ihn zu demonstrieren. Die Demonstration, die Lüge, hat ihm und allen seinen Gesinnungsgenossen später gute Dienste geleistet. In seiner dritten Note legte Wilson der deutschen Nation nahe, ihren Monarchen ganz loszuwerden. Sie könnte dann auf eine bessere Verhandlungsposition hoffen. Das war verklausuliert ausgedrückt, aber das lag darin. Das wurde so in der Welt und in Deutschland verstanden. Was half es, dass Wilhelm II. Schon seit Jahren entmachtet war? Der angelsächsischen Welt galt er als der große Schuldige. Und da es von den Angelsachsen abhing, ob Deutschland nun Frieden bekommen würde und was für einen Frieden, so schien er auch vielen Deutschen nun der lästige Störenfried. Es sprach sich herum, es wurde selbst in bürgerlichen Zeitungen erörtert, dass der Kaiser verschwinden müsste, damit Deutschland einen leidlichen Frieden bekäme. Die Sozialdemokraten mussten auf diese Stimmen hören, so war ihre Lage. Eine Radikalisierung, die ihrem Instinkt im Grund nicht behagte, doch halbwegs mitmachen zu müssen, um sich nicht die Massen zu entfremden. Seinerseits suchte Prinz Max den Kaiser zu einer großen Geste der freiwilligen Abdankung zu bewegen, von der er hoffte, sie könnte die deutschen Dynastien am Ende noch retten. Vergebens. Wilhelm II. Schien in diesen Tagen alle Torheiten seines Lebens zu einer letzten, würdelosesten zusammenfassen zu wollen. Blind gegen das, was im Lande vorging, wie gegen seine eigene Schuld, wollte er an der Spitze zuverlässiger Truppen gegen Berlin marschieren und seinen Thron neu erobern. Die Hauptstadt müsse man notfalls zusammenschießen. Mit dem Mann war nichts zu machen. Am 6. November trat die deutsche Waffenstillstandsdelegation, geführt von Matthias Erzberger, die Reise ins feindliche Hauptquartier an. Völker und Führer der Entente-Mächte wälzten sich in der traurigen, schmutzigen Illusion des Sieges. Trübes Ende, trüber Anfang. Was für die Parteiführer galt, wir sind belogen und betrogen worden, galt für die Massen des Volkes und für diese mehr als für jene, welche die rechten Einsichten hätten haben können und sollen. Die Politiker hatten sich selber betrogen, die Massen waren betrogen worden. Als sie dies erkannten, war kein Halten mehr. Der Krieg, der 4 Jahre lang als Angriffskrieg und Siegeskrieg geführt worden war, konnte jetzt nicht mehr als Verteidigungskrieg geführt werden. Der Krieg der obersten Heeresleitung jetzt nicht als Volkskrieg. Im Massenheer hatte das Volk sich längst erschöpft. Auf die schwache Revolution von oben, die Parlamentarisierung im Oktober, folgte in den ersten Novembertagen eine schwache Revolution von unten, ein Militärstreik. Er begann bei der Flotte in Kiel als Gehorsamsverweigerung der Matrosen, Streik der Arbeiter, sprang rasch über auf andere Seestädte, Hamburg, Bremen, Lübeck, dann auf die Hauptorte im Reich, hier und da, München, Köln, Braunschweig, dann beinahe überall hin, zuletzt auf Berlin. Rote Fahnen, Versammlungen auf freiem Feld, Umzüge, Geschieße und Herumgefahre. Die Sozialdemokraten wünschten die verfassungsmäßige Kontinuität, die Monarchie in irgendeiner Form zu retten. Als die revolutionäre Bewegung überhand nahm, blieb ihnen nichts übrig, als Ja zu ihr zu sagen. In Berlin rief Philipp Scheidemann am 9. November von einem Fenster des Reichstagsgebäudes die Republik aus, 2 Stunden bevor Karl Liebknecht vor dem Schloss die Sozialistische Republik im russischen Sinn proklamierte. Es war ein hastiges Zuvorkommen, ein notgedrungenes Anerkennen. Das deutsche Volk, fügte Scheidemann hinzu, hat auf der ganzen Linie gesiegt. Aber was für ein später, kümmerlicher, hungriger Sieg der Besiegten. Die Bundesfürsten entsagten ihren Thronen und verschwanden. Wilhelm begab sich nach Holland, eine Abdankungsurkunde sandte er später ein. In Berlin ernannte Max von Baden den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, Ebert, auf eigene Faust zum Reichskanzler. Den nächsten Tag bildete Ebert eine provisorische Regierung aus 6 Sozialisten, 3 von der alten Partei, 3 von den Unabhängigen. Er ließ sie wählen durch einen Vollzugsausschuss der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte, sodass die preußische Hauptstadt oder was sich als ihre Vertretung ausgab, für das ganze Deutschland zu handeln schien. Aber das war nur für den Augenblick, weil eine breitere Grundlage demokratischer Legalität nicht zu finden war. Sie sollte nach Eberts Plan von einer deutschen Nationalversammlung geboten werden. Und die oberste Heeresleitung? Die Herren um den alten Feldmarschall erkannten die Lage schnell und richtig. Die Monarchie war nicht zu retten, wohl aber die Ordnung. Ein geordneter Rückzug der Armeen über den Rhein. Die Ordnung überhaupt, ohne die sie sich die Welt nicht vorstellen konnten. Keine russischen Zustände, kein Versinken in bolschewistisches Chaos, dem die Besetzung ganz Deutschlands durch die Entente folgen würde. Die Generäle, nachdem sie ihren Kaiser hatten ziehen lassen, mussten gemeinsame Sache machen mit den neuen Regenten in Berlin. Ganz braven Leuten, wie man sich ruhig zugeben konnte, vernünftigen Leuten, mit denen man während der Kriegsjahre nicht übel ausgekommen war. In der Nacht vom 9. zum 10. November führte der Volksbeauftragte Ebert ein denkwürdiges Telefongespräch mit General Gröner, Ludendorffs Nachfolger. Gröner notierte am nächsten Morgen in seinem Tagebuch: OHL stellt sich der Regierung zur Verfügung. Friedrich Ebert, damals noch nicht 50 Jahre alt, war einer der fähigsten sozialdemokratischen Politiker. Er hatte unter Bismarcks Sozialistengesetz für die Partei zu arbeiten begonnen und die klassische Bahn durchlaufen: Handwerker, Gewerkschaftler, Redakteur, Abgeordneter, schließlich Parteivorsitzender. Unbestritten waren seine Energie, der Takt und die natürliche Würde seines Auftretens, sein gesunder Menschenverstand, seine Autorität, seine Erfahrung. Er war ein Mann der goldenen Mitte, der praktischen Arbeit, fremd jeder theoretischen Haarspalterei. An Sozialismus glaubte er wohl, aber ohne über die genaue Bedeutung dieses alten Wortes sich viel Sorgen zu machen. Fester, klarer glaubte er an Demokratie. Das Volk musste sich regieren lassen durch Männer seiner Wahl in Gemeinde und Bundesstaat und Reich und musste sie durch seine Versammlungen kontrollieren. Unvermeidlich würden dabei die Sozialdemokraten ans Ruder kommen, und unvermeidlich würden sie tun, was dem deutschen Arbeiter und dem Vaterlande frommte, und sie würden anderen Parteien oder Gesellschaftsklassen keine demokratische Spielregel streitig machen müssen. Folgerichtig geschah das im Rahmen einer Republik. Es mochte aber auch im Rahmen einer Monarchie geschehen, mit der sich abzufinden Ebert im Herbst 1918 alle Bereitschaft zeigte. Es gab keinen Widerspruch zwischen Loyalität gegenüber der Partei und Vaterlandsliebe. Ebert hatte die Partei in dem Verteidigungskrieg, wie er es sah, geführt und hatte, trotz der Unabhängigen, das Gros der Partei auf der im August 1914 betretenen Bahn gehalten. Dem entsprach der Entschluss vom September 1918, seine Sozialdemokraten in das Kabinett des Prinzen Max zu schicken. Er wusste damals, wozu Ludendorff die neue Regierung demnächst zwingen würde. Er stellte das Vaterland über die Partei. Die Partei trotz allem und noch einmal in so verzweifelter Stunde in den Dienst des Vaterlandes. Eines wusste er nicht, wie schlecht die Menschen sein können, wie schamlos die deutschen Konservativen ihm den treuen Dienst später lohnen würden. Später? Sie arbeiteten schon in jenen Tagen emsig daran. So sehr aber Friedrich Ebert an Demokratie glaubte, so sehr bedurfte sein Instinkt, der Instinkt eines deutschen Handwerksmeisters, der festen Ordnung. Zutiefst war seiner Seele alle Auflösung zuwider, Zusammenbruch der Autorität, Gehorsamsverweigerung, schrille Reden der Demagogen, hysterisches Gefuchtel, Plünderung, Mord. Dergleichen hielt er für undeutsch und für unerträglich. Das heißt, er war kein Revolutionär. Denn Revolutionen pflegen ja eben mit solchen Erscheinungen verbunden zu sein und waren es noch jüngst in Russland gewesen. Und dass Ebert nun, als Vorsitzender des Rates der Volksbeauftragten, sich für das Schicksal Deutschlands verantwortlich fühlte, musste seinen antirevolutionären Instinkt noch schärfer machen. Was würde geschehen, wenn die Ordnung zusammenbrach? Die Truppen, 3 Millionen Mann aus dem Westen allein, als führerlose Banden heimkämen und keine Arbeit fänden. Das Reich sich in ein paar Dutzend selbstständig regierende, experimentierende, verrückte Republiken aller möglichen Benennung auflöste, während westlich des Rheines der übermächtige Sieger lauerte. Wenn Transportwesen, Ernährungswesen, Kohlenversorgung versagten. Deutschland war ja nicht Russland. Es war ein ungeheuer feiner, dichter, verwundbarer Organismus, wehe dem, der ihn verwundete. Erhaltung der Ordnung um jeden Preis. Das hatte nichts zu tun mit Preisgabe der neuen Demokratie, im Gegenteil, es war ihre erste Vorbedingung nach Eberts Ansicht. Ungefähr gleichen Geistes waren die Männer, die ihm in den neuen Regierungsausschüssen des Reiches und Preußens am nächsten standen. Gustav Noske, Hermann Müller, Otto Braun, Wolfgang Heine, Karl Severin. Ehemalige Arbeiter, Handwerker, Angestellte, die von der Pike auf in der Partei gedient hatten. Erfahrene Gemeindepolitiker und Verwalter. Starke, klare und einfache Seelen, deren Sinn aufs Praktische ging. Und viel mehr als ihnen bewusst war, Produkte der reichsdeutschen Erziehung der Bismarckzeit. Mit Ebert und seinen Freunden schloss die oberste Heeresleitung ihr Bündnis am 10. November. Es kann bekannt gegeben werden, so telegrafierte Hindenburg an die Armeekommandos, dass die OHL mit dem Reichskanzler Ebert, dem bisherigen Führer der gemäßigten sozialdemokratischen Partei, zusammengehen will, um die Ausbreitung des terroristischen Bolschewismus in Deutschland zu verhindern. Generäle und Sozialdemokraten hatten dies gemeinsam, dass ihnen beiden die Ordnung sehr am Herzen lag. Dem Bürgertum war das lieb. Es fühlten die Herren von der Industrie, von der hohen Bürokratie, von der Kriegszielbewegung, von der konservativen und nationalliberalen Partei sich ohnmächtig damals. Sie stellten sich für den Augenblick tot. Sie waren nicht zu finden. Einer demokratisch-sozialen Ordnung, die ihnen nur einen kleinen Teil der alten Lebensannehmlichkeiten sicherte, hätten sie sich im Moment recht wohl anbequemt. So geht es aber in Krisenzeiten niemals zu, dass eine Vorstellung von der Sache, wie jene Friedrich Eberts, sich ohne Widerstände durchsetzen und ebenso sauber und recht, wie sie gemeint war, verwirklicht werden könnte. Immer sind andere Willen, andere Vorstellungen da. Und aus ihrem Zusammenprall geht dann hervor, was niemand so gewollt hatte. Die Generale wollten im Augenblick ungefähr das, was Ebert wollte. Die extreme Linke wollte etwas anderes. Sie glaubte, dass die Revolution weitergetrieben werden müsste und, wie das russische Beispiel lehrte, auch weitergetrieben werden könnte bis zum Kommunismus. So wie Lenin folgte auf Kerensky, so musste auf Ebert Karl Liebknecht folgen. Es gab Schattierungen zwischen Ebert und der extremen Linken vom Spartakusbund. Linke Mehrheitssozialisten, die etwa mit einer Sozialisierung der Bergwerke den Anfang zu machen wünschten, rechte Unabhängige, die sich mit einer parlamentarischen Demokratie begnügten, linke Unabhängige, welche das Parlament durch Arbeiter, Soldaten, Bauernräte ersetzen wollten, ohne deswegen eine Diktatur leninschen Stiles zu erstreben und so fort. Aber diese Nuancen innerhalb der drei sozialistischen Parteien vermittelten nichts. Sie erhöhten nur die Verwirrung. Anders lagen die Dinge in der Reichshauptstadt, anders im Reich, zumal in Bayern, wo unter der fantasievollen Führung eines unabhängigen Sozialisten, Eisner, die politische Einheit der ganzen Linken für den Augenblick erreicht schien. In Berlin lebte das radikalste Volk. Hier wurde am lautesten von einer zweiten Revolution gesprochen. Von guten, freien, tapferen Leuten wie dem sozialistischen Heißsporn Ledebur, von feinen, zarten, bitteren Theoretikern wie Rosa Luxemburg, von Fanatikern, die von der Sache sowohl wie vom Bewusstsein ihrer eigenen Sendung besessen waren, wie Karl Liebknecht, von ernsten Leuten und von Abenteurern, von Demagogen und von Demagogisierten. Die Ebert und Scheidemann, so hieß es, hätten die Revolution an das Bürgertum verraten. Es kam zu Besetzungen öffentlicher Gebäude und Zeitungsredaktionen, zu Demonstrationen, illegalen, drohenden Gesten. Wo aber, argumentierte Ledebur, war denn noch Legalität? Verdankten die Volksbeauftragten ihren Auftrag nicht selber einer illegalen Bewegung? War nicht seit dem 9. November alles illegal und eben darum die Pflicht zur vollen und ganzen Revolution oberstes Gesetz? Ebert und seinen Freunden missfielen diese Argumente. Sie glaubten, gute Arbeit für das Volk zu tun. Der 8-Stunden-Tag, lange ein Ziel der Gewerkschaften, wurde überall im Reich eingeführt, ein System der Erwerbslosenunterstützung errichtet, für die Wiedereinstellung der Demobilisierten, so gut es ging, Sorge getragen, Tarifverträgen zwischen Gewerkschaft und Unternehmerverband eine für den betreffenden Industriezweig bindende Gültigkeit beigelegt. Auch sollten fortan sämtliche politischen Vertretungen nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht aller Männer und Frauen über 20 Jahre gewählt werden. Waren das nicht nützliche Reformen, soziale und demokratische Erneuerungen? Wurden sie nicht durchgeführt unter denkbar schwierigen, gefährlichen Umständen, während es gleichzeitig galt, die fürchterlichen Waffenstillstandsbedingungen zu erfüllen, die Truppen über den Rhein zu bringen und aufzulösen, Lokomotiven, Güterwagen, Maschinen, Vieh, Schiffe, Gold dem Feind abzuliefern? Man konnte in solcher Lage keine zweite Revolution brauchen, wollte sie überhaupt in keiner Lage, wie man ja schon die Form der ersten eigentlich nicht, sondern nur die Sache, die Demokratisierung, gewollt hatte. So sahen es Ebert und Noske. So sahen es Liebknecht und Ledebur. Das Resultat waren Kämpfe. Aber die Regierung besaß keine militärische Macht. Die war beim Heer. Nein, auch nicht mehr beim alten Heer. Heereseinheiten erwiesen sich als unzuverlässig, als nicht brauchbar im Kampf gegen innere Gegner. Es mussten aus dem alten Heer heraus Trupps von Freiwilligen gebildet werden, die Lust zur Sache hatten, einsatzfähige Verbände, Freikorps. Die wurden denn auch gebildet unter politisch bewussten Anführern, Verächtern der Diskussion und Freunden des Schwerts, das den Knoten zerhaut. Die wurden denn auch eingesetzt gegen die Spartakisten oder, wie sie sich neuerdings nannten, Kommunisten. Im Januar in Berlin, dann in Sachsen, in Thüringen, in München. Ob sie aber gleich nominell alle oder beinahe alle unter der Kontrolle des Volksbeauftragten Noske standen, so waren sie in Wirklichkeit von ihrem eigenen Geist beherrscht, der nicht der Geist echter Soldaten, sondern abenteuernder Landsknechte war. Die Sozialdemokraten versäumten, sich ihre eigenen Truppen zu bilden oder von denen Gebrauch zu machen, die sich trotz ihrer immerhin bildeten. Niemand beherrschte die deutsche, die mittel- und osteuropäische Situation. Nicht die Sieger in Paris, nicht der deutsche Besiegte, nicht der besiegte Sieger im Osten. Lenin hatte alles berechnet, alle blutigen Operationen vorausgeplant, auch er bekam nicht, was er wollte. Die Revolution in Russland sollte nur ein Mittel sein zur Entfesselung der Revolution in Europa, vor allem in Deutschland. Aber gerade das Schauspiel, welches Russland bot, kompromittierte den europäischen Kommunismus von vornherein ein für allemal. Alles, was Lenins Freunde und Agenten in Deutschland erreichten, war, das Land dreifach zu spalten, die Sache der Demokratie zu schwächen, ihre Feinde zu stärken, ihre Anhänger in eine Sackgasse unheilvollen Doppelkonfliktes zu treiben. Daher nun die rasche Verdüsterung der Atmosphäre, die Morde und Erschießungen auf der Flucht, die überfüllten Gefängnisse. Auch die Kommunisten mordeten, auch die rasende Menge beging Akte scheußlicher Lynchjustiz. Kommt es aber zu Zahlen, so war der weiße Terror hier der schlimmere. Das Schlimmste war, dass die sozialdemokratischen Regenten mit ihm verknüpft waren, ohne die Ausübenden in der Hand zu haben. Sie waren sehr zornig über die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs durch Freikorpsmänner, aber ließen die zynisch milde Verurteilung der Mörder ohnmächtig durchgehen, so wie sie 4 Monate später die Massenexekutionen in München bedauerten, ohne sie zu verhindern. Die Anwendung von Gewalt war in der Situation dieses düsteren Winters und Frühlings unvermeidlich. Die Kommunisten, die zu Lenin als ihrem Vorbild aufblickten, durften sich kaum über sie beklagen. Das Unglück war, dass nicht demokratische Gewalt, sondern die Gewalt roher Söldner, welche mit der neuen Republik nichts zu tun hatten, gegen sie angewendet wurde, wodurch die demokratische Regierung so bald schon in ein schiefes Licht und in eine schiefe Machtposition geriet. Die Herren hatten das nicht gewollt, nicht vorausgesehen, und sie hatten ganz recht, wenn sie später den Kommunisten vorwarfen, den blutigen Wirrwarr angerichtet zu haben. Hätten sie ihn aber selber mit eigenen Mitteln gemeistert, so wären sie, und was ihnen am Herzen lag, ungeschwächt daraus hervorgegangen, anstatt dass nun die Geschichte der ersten deutschen Republik im Zeichen blutiger, gemeiner Taten begann. Welche Last auf den Schultern! Welcher Widerspruch in den Geistern derer, die zur praktischen Arbeit, aber weniger gut zur Überwindung geistiger Widersprüche taugten, der Sozialdemokraten. Sie hatten alles Menschenmögliche getan, um die Revolution zu verhindern. Aber Revolutionäre nannten sie sich früher, und die Männer, deren revolutionäre Versuche sie nun ersticken halfen, waren aus ihren eigenen Reihen hervorgegangen. Sie schlugen die Rote Revolution nieder im Bunde mit den Generälen der Rechten. Da sie aber momentweise und notgedrungen die Revolution auch mitmachten, um die unter Kontrolle zu bringen, da ferner alte Theorien und Namen sie mit ihr verbanden, so würden Generäle und Rechte ihnen später vorwerfen, dass sie die Revolution gemacht hätten, indes die radikale Linke ihnen vorwarf, dass sie die Revolution verraten hätten. Sie schienen mit ihren Gegnern im Bunde zu sein, um sich selber zu bekämpfen, den Sozialismus, den sie zu vertreten vorgaben. Aus diesem Netz von Widersprüchen gab es nur eine Rettung: selber stark sein und handeln. Der Starke konnte sich Widersprüche leisten. Sie, die kein Denken überwand, mussten vergehen vor der erfolgreichen, schöpferischen Tat. Würde die soziale Demokratie trotz allem stark sein und handeln? Die Wahlen für eine Nationalversammlung fanden am 19. Januar im ganzen Reiche statt. Die Versammlung trat Anfang Februar in Weimar zusammen. Nicht das unruhige Berlin sollte es sein, auch nicht die Stadt der Paulskirche, sondern Goethes und Schillers Stadt. Eine wohlgemeinte Geste. Die Sozialdemokraten waren mit weitem Abstand die stärkste Fraktion, die Unabhängigen eine sehr geringe. Gering erschien auch die alte konservative Partei, die sich jetzt die Deutschnationale nannte, die einzige, welche in ihrem Programm sich zur Monarchie bekannte. Weder Hohenzollernmonarchie noch Sowjetrepublik. Dafür schien die Nation sich mit dem Wahlzettel entschieden zu haben. Also war doch Ebert im Recht, wenn er dem Volk traute, die Extreme verachtete, die Spielregeln der Demokratie einhielt? Betrachtung. Der Strom steht nicht still. Es ist der Betrachtende, der hin und wieder Halt machen muss, und die Periode, von der wir handeln, lädt zum Haltmachen ein. Ungeklärt, unverstanden, schrecklich die jüngste Vergangenheit. Die Geister verwirrt, Enttäuschung, Hass, Bosheit und Müdigkeit sich kreuzend mit vagen Hoffnungen. Rechts- und Moralbegriffe wankend, die Wirtschaft zerstört, die Staatsgrenzen unsicher. Elend an allen Enden. Aber zugleich anscheinend große Möglichkeiten in der Luft, zu deren Verwirklichung es schöpferischer Kühnheit bedürfte. 1919 ist ein Schicksalsjahr. Wo Entscheidungen fallen, da stehen Entscheidungen zur Wahl. Deutschland muss mit der jüngsten Vergangenheit, Beginn, Führung und Ende des Krieges ins Reine kommen, seinen Staat, seine Gesellschaft entsprechend reformieren. Europa muss den Krieg beenden durch den rechten Friedensschluss. Tatsächlich kommt aber Deutschland über die jüngste Vergangenheit mit sich nicht ins Reine. Die Schuldigsten helfen ihm am wenigsten dazu. Tirpitz, Ludendorff bringen ihre Erinnerungen schon im Frühsommer 1919 heraus. Werke voller Bitterkeit gegen jedes und jeden, nur nicht gegen sich selber. Sie haben immer alles recht gemacht. Und alles wäre, wenn man nur auf sie gehört hätte, auch recht ausgegangen. So viel Egoismus, so viel unerschütterte Selbstgerechtigkeit nach solchem Sturz. Gibt es nicht Zeiten der Selbstprüfung? Zeiten, in denen man in Gottes Namen einmal versuchen sollte, über sich hinauszugehen und gerecht zu sein? Nichts dergleichen regt sich in den Herzen der Machthaber von gestern. Sie, die froh sein sollten, nicht die Angeklagten zu sein, klagen Gott und Welt an, England, Russland, Wilson, die Sozialdemokraten, das deutsche Volk. Es wird übersehen, verwischt, verdreht, geleugnet, was ihnen nicht in den Kram ihrer Selbstanpreisungen passt. Auch Hindenburg weist seinen Ruhm durch alle Wirren der Nachkriegszeit in die republikanische Epoche hinüberzuführen. Der Oberbefehlshaber des deutschen Heeres ist nicht da, wenn die bittersten Entscheidungen über Krieg und Frieden zu fällen sind. Da geht er aus dem Zimmer und lässt andere den Kopf hinhalten. Später dann war er zwar dafür, aber eigentlich eben doch dagegen. Ein lebendiges Symbol der alten, unbesiegten Herrlichkeit. Blumen bedecken seinen Salonwagen, als er im Sommer 1919 in die Heimatstadt Hannover zurückkehrt. Im Herbst erscheint er vor dem Ausschuss, den die Nationalversammlung zur Untersuchung von Kriegführung und Zusammenbruch eingesetzt hat, und erklärt bündig, das deutsche Heer sei von hinten erdolcht worden. Die vielen, die auf die Niederlage sich keinen Reim machen können, hören das gern. Es ist die Idee, welche ein deutscher General Schulenburg schon am 9. November 1918 ausgesprochen hat. Unter unseren Leuten wird die Parole unter allen Umständen ziehen, dass ihre Schwesterwaffe, die Marine, mit jüdischen Kriegsgewinnlern und Drückebergern ihnen in den Rücken gefallen ist. Dagegen notiert Max Weber, schnöde, ungerecht und lieblos sind jetzt die billigen Urteile, die von den Anhängern der zusammengebrochenen Hazardpartei natürlich daran geknüpft werden. Über 4 Jahre Hunger, über 4 Jahre Kampfer- und Morphiumspritzender Stimmungsmache vor allem, das hat so noch kein Volk über sich ergehen lassen müssen. Ein folgenschweres, gewolltes oder ungewolltes Missverständnis, dem auch sehr brave, ritterliche Offiziere erliegen. Sie glauben, das Volk daheim habe durch sein Verhalten die Niederlage verursacht, da doch die Ereignisse vom November nur eine Reaktion auf die längst entschiedene, plötzlich eingestandene Niederlage waren. Sie zu verstehen ist freilich schwer, nach all den Siegen und Leistungen. Es ist schwer, zum Krieg das rechte Verhältnis zu finden, die Opfer zu ehren, das Land, die Nation, sich selber nicht würdelos zu beschimpfen, und doch die Kritik zu üben, ohne die kein Neuanfang möglich ist. Es ist schwer, auch nur über die sogenannte Kriegsschuldfrage leidliche Klarheit zu gewinnen. Denn da nun die Entente den Paragraphen über Deutschlands Alleinschuld am Krieg in den Friedensvertrag setzt, eine hirn- und sinnlose, von Wut, Leid und Übermut der Sieger eingegebene Behauptung, so drängt aller Saft der deutschen Intelligenz und Wissenschaft in die entgegengesetzte Richtung. Wir sind nicht allein schuldig, wir sind überhaupt nicht schuldig, alle anderen sind es, aber wir nicht. Warum hat Deutschland nicht im rechten Augenblick Frieden gemacht? Auch in dieser Frage ist die Verwirrung groß. Denn Deutschland hat ja 1916 Frieden angeboten und 1917 das russische Angebot angenommen. Die Entente bot nie etwas an und lehnte alles ab. Das ist wahr. Dass aber Deutschland als die strategisch angreifende, gewinnende, überall tief im Feindesland stehende Macht nicht bloß Frieden hätte anbieten sollen, sondern eben einen auf Gewinn klar verzichtenden Frieden, dass nur ein solches genaues und ehrliches Angebot Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, dass ihm aber auch die Gegner sich ganz bestimmt nicht hätten entziehen können, für diese Erkenntnis braucht es kräftigen Wahrheitswillen. Den haben wir selten. Wir glauben, was uns Freude macht, was unseren Stolz und Hass befriedigt. Das ist uns Wahrheit. Ihrerseits haben die Männer, die nun im Lande Deutschlands Schuld verkünden, oft einen so schrillen und schadenfrohen Ton, dass sie den öffentlichen Geist reizen, ohne ihn zu überzeugen. Es ist ja an sich noch keine Leistung, zu sagen und zu schreiben, dass der Krieg Wahnsinn war. Jeder Soldat hat mehr geleistet als das. Es kommt darauf an, wer es sagt und wie. Die Erinnerung an den Zusammenbruch, den großen Sieg, der plötzlich zur größten Niederlage wurde, wird die Nation verwirren und von schlechten Menschen zu ihrem Zweck missbraucht werden, noch Jahrzehnte später. Die Fürsten sind fort. Hohenzollern und Wittelsbacher, Wettiner und Welfen und Zähringer, Dynastien, die ein Jahrtausend lang das deutsche Schicksal begleiteten und so oft noch 1848 es entschieden, in 2 Tagen sind sie alle verschwunden. Was für ein unerhörter Vorgang wäre das in weniger unerhörten Zeiten. Jetzt scheint er nicht einmal einen großen Unterschied zu machen. Man hasst sie nicht, den Württemberger, den Badener, den Hessen, und hat auch keinen Grund, sie zu hassen. Man schickt sie fort, weil Revolution ist und weil es so sein muss. Keine Hand rührt sich für sie. Königliche Minister werden sich bald um Amtspfründen in der Republik bewerben und solche auch erhalten. Was so leicht stirbt, kann keine Lebenskraft mehr gehabt haben. Wir wissen ja, wie kraft- und harmlos die deutschen Monarchien längst geworden waren. Erst alle anderen, zuletzt während des Krieges sogar die Hohenzollern. Man mag glauben, dass es besser gewesen wäre, sie zu erhalten. Sie konnten nicht viel leisten, nicht viel verhindern. Immerhin waren sie traditionsbewahrende, stilgebende Zentren in den deutschen Städten. Vielleicht hätten sie später die bösesten Energien doch binden können. Mit Königen in München und Stuttgart ist dort ein Sieg des Nationalsozialismus schwer vorzustellen. Indessen sind das unsichere Spekulationen und Zirkelschlüsse, denn man kann ja auch umgekehrt sagen, die Tatsache, dass der Nationalsozialismus 15 Jahre später überall in Deutschland siegen konnte, zeigt, wie tief erst die wilhelminische Ära, dann Krieg und Nachkrieg, dann die Inflation, dann die Weltwirtschaftskrise den Charakter der Nation verändert hatten. Wie schattenhaft dünn also die Verbindungen zur alten Zeit, welche die Dynastien darstellten, geworden waren. Übrigens müssen wir vom Wirklichen handeln und es so gut es geht zu verstehen suchen, nicht von dem, was denkbarerweise noch eine Zeit lang hätte sein können. Nehmen wir also Abschied von den Namen, die im ersten Teil unserer Erzählung eine bedeutende Rolle spielen mussten. Sehen wir die Herren sich auf ihre Besitzungen zurückziehen, von wo sie noch gelegentlich auftauchen werden bei Kriegsvereinsfesten und Denkmalsenthüllungen, um dann einer nach dem anderen zu sterben. Indem die Revolution den Kaiser und die Bundesfürsten trifft, vor allem sie und beinahe nur sie, trifft sie ein Phantom. Die Fürsten hatten den Krieg nicht verursacht, viel weniger geführt. Sie hatten keine Macht mehr seit 1866. Sie waren unschuldig. Schuldig, insofern Schuld hier überhaupt einer bestimmten Klasse von Menschen beigelegt werden kann, waren ganz andere. Die Herren von der Industrie, vom Landbund, von der Kriegszielbewegung, die schlechten Schriftsteller und Politiker. Sie lassen leichten Herzens die Fürsten fallen, harmlosen Ballast, auf den es ihnen nicht ankommt, solange wichtigere Dinge wohlgesichert im Schiffsraum bleiben. Und die Leute glauben, es sei mit der bloßen Errichtung einer Republik schon etwas erreicht. So als lebte man noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, da der Sturz der Monarchie in der Tat eine schöpferische Bedeutung hätte haben können. »Das Deutsche Reich ist eine Republik«, lautet der erste Satz der neuen Verfassung. Ach, wie wenig wird damit gesagt sein. Deutschland hat keine glückliche Hand in der Politik. Wie sollte es jetzt unter so trüben Umständen eine haben, nachdem es sie in den letzten Jahren so gar nicht hatte, alle seine Anstrengungen und Heldentaten dank schlechter Politik in nichts verpufften. Die Novemberrevolution hat keinen Sinn, so wenig wie der Nervenzusammenbruch eines Einzelnen Sinn hat. Sollte das sein, was dann wirklich wurde, die parlamentarische, föderalistische Republik, so hätte man es ebenso gut bei den noch ein wenig weiterzutreibenden Reformen des Oktober belassen können. Die gekrönte Republik bietet manchen Vorteil gegenüber der ungekrönten, kaum einen Nachteil. Sinn hätte die Revolution, wenn sie sich im Sinne Liebknechts entwickelte. Der will ihr einen geben, einen russischen, kommunistischen Sinn. Aber könnte Deutschland das russische System denn irgend brauchen? Zu welchem Unsinn das nun wieder führen würde? Zu welch neuer Qual? Wir bedauern es nicht, dass dieser Sinn erstickt wird. Wir können, wenn wir wollen, den Nervenzusammenbruch bedauern, aber an ihm ist nicht die leidende Schuld. Die vorbeugende Behandlung, die ratsam gewesen wäre, haben die Machthaber verweigert. Das Friedensangebot zur rechten Zeit, zum Schluss noch die Abdankung des Kaisers zur rechten Zeit. Allenfalls könnte das Verschwinden der Dynastien das Verschwinden auch desjenigen bedeuten, was dynastischen Ursprungs und Charakters war, der Bundesstaaten. Aber sie verschwinden nicht. Königreiche und Großherzogtümer bleiben. Sie wechseln nur den Namen, nennen sich Freistaaten, Volksstaaten oder was noch. Es bleiben die Verwaltungsmaschinen, die Minister, die Landtage, sogar Preußen bleibt, Hohenzollern Preußen, der künstliche Königsstaat, dies seiner geschichtlichen Identität und Aufgabe längst verlustig gegangene, längst in Deutschland aufgegangene Preußen. Es macht ohne Hohenzollern dennoch weiter fort. Und zwar in den Zufallsgrenzen, die Bismarck ihm gegeben hatte. Die Annexionen von 1815, Rheinland, Provinz Sachsen, die Annexionen von 1866, Hannover, Kassel, Frankfurt, nichts wird rückgängig gemacht. Bestrebungen, sie rückgängig zu machen, gibt es wohl, aber sie dringen nicht durch. So wie keine Bestrebung zur rationalen Neugliederung des Reiches durchdringt. So fest hat die Vergangenheit gebaut, so unschöpferisch ist die Gegenwart. Die Gebilde und Gehäuse der Fürsten bleiben, obgleich jetzt kein Fürst mehr in ihnen wohnt. Politische Bürokraten müssen wohl oder übel den Landesherrn ersetzen. In einer Revolution, sei sie noch so schwach, leben immer die verschiedensten Triebkräfte. Die Deutsche Republik, eine und unteilbar, das wäre im französischen Revolutionsstil, im Sinn der Extremisten von 1848, im Sinne von Lassalle. Vergessen wir aber nicht, dass selbst der alte Sozialismus sich gegenüber dem Problem deutscher Staatlichkeit zwiespältig verhielt, dass Bebel und Wilhelm Liebknecht als großdeutsche Föderalisten begannen. Jetzt richtet sich eine Triebkraft der Revolution gegen das preußifizierte Reich, gegen den Berliner Zentralismus, der sich am Kriege nährte und zum verhassten Träger des Krieges wurde. Hierin sind die bayerischen Sozialisten eins mit den bayerischen Konservativen. Und schon vor Ende des Jahres 1918 steht es fest, die Bundesstaaten werden bleiben, sei das nun geschichtlich logisch oder nicht. Wie aber? Ist denn nicht jetzt auch das andere uralte Haupthindernis verschwunden, an dem 1849 die deutsche Revolution scheiterte? Ist neben den anderen deutschen Dynastien nicht auch die glanzvollste, am schwersten mit Segen und Fluch beladene verschwunden, das Haus Habsburg? Hat das Reich des Bundesgenossen nicht endlich ein seit 70 Jahren drohendes Schicksal erreicht? Ist Österreich-Ungarn nicht in heller Auflösung? Und wenn Tschechen und Slowaken, Kroaten und Slowenen, Rumänen, Madjaren jetzt ihre nationalen Staaten und Städtlein sich bauen dürfen oder müssen, was bleibt dann den deutschen Österreichern anderes zu tun übrig als das, was sie, wenn nur nicht die große Monarchie gewesen wäre, schon 1848 getan hätten, sich anzuschließen an ein deutsches Reich? Jetzt regieren allenthalben die großdeutschen Parteien, Sozialdemokraten und Katholiken. Jetzt werden wir die 48er-Fahne wieder haben, schwarz, rot und gold. Kein König von Preußen, kein Windisch, Grätz und Schwarzenberg können jetzt ihr Veto aussprechen gegen das Naturgegebene, sodass der Geschlagene, Deutschland, im Grunde doch der Gewinner wäre. Westlich der russischen Grenze sind die Deutschen die stärkste Nation in Europa an Energie und an Zahl. Macht ernst mit dem Prinzip des Nationalstaates, wie man jetzt in Paris, in Washington ernst damit machen will, zieht die Staatsgrenzen überall entlang den Sprachgrenzen und Deutschland, bereichert durch weite Alpen- und Donaugebiete, wohl auch durch das nördliche Böhmen, könnte den Verlust Posens und Elsass-Lothringens verschmerzen. Seine neue Verfassung sieht die Vereinigung Deutsch-Österreichs mit dem Reiche vor. Und beide Regierungen, die Wiener und die Berliner, machen Anstalt, sie zu vollziehen. Aber so verstehen es die Sieger nicht. Das fehlte noch, dass ihr qualvoll errungener Triumph dem Gegner größere Beute brächte als ihnen selbst, dass er gefestigter und größer als vorher auf der Karte erschiene, so dass er die Unabhängigkeit ihrer neuen Freunde im Osten und Südosten bedrohlich beengen, umklammern, sehr bald ersticken müsste. So konsequent kann man einen Begriff wie den der nationalen Selbstbestimmung denn doch nicht anwenden. Er gilt da, wo er gegen Deutschland angewendet werden kann, wo er aber so übermächtig für Deutschland wirken würde, da darf er nicht gelten. Den Österreichern wird die Vereinigung mit Deutschland kurzerhand verboten. Fragt sich, was hier ein Verbot leistet. Entscheidungen des Tages und der Diplomatie gelten auf die Dauer nur dann, wenn sie dem entsprechen, was eine stärkere Wirklichkeit will. Und was die will, muss sich erst noch herausstellen. Tatsache ist, dass die Auflösung Habsburg-Österreichs den Deutschen machtpolitisch nützt. Wollen sie den ganzen Nationalstaat noch, so wie die 48er ihn wollten? Können sie ihm den Sinn geben, den jene ihm hatten geben wollen? Wenn ja, so wäre dagegen das von einer ephemeren Machtkonstellation getragene Verbot schwerlich eine Sicherung. Die großen Siege, die großen Niederlagen beweisen und wirken ja im Grund nicht viel. Und der englische Dichter hat wohl recht, der sie als Betrüger bezeichnet. If you can meet with triumph and disaster, entrust those two imposters just the same. Entweder sie registrieren, was ohnehin in der Natur der Sache lag, wie der Verfall des spanischen Weltreiches seit dem 17. Jahrhundert, dann sind sie nur Anzeichen und nicht an sich selbst entscheidende Ereignisse, oder sie stellen ein nur augenblickliches Kräfteverhältnis fest. Dann wird, was aufgrund seiner beschlossen und getan wird, nicht länger dauern als jenes Kräfteverhältnis. Auch bloß für den Augenblick. Die Regenten Frankreichs, Clemenceau, Marschall Foch, wissen das. Sie wissen, dass nicht Frankreich Deutschland besiegt hat, trotz aller seiner glorreichen Leistungen, sondern Amerika. Und dass Deutschland Russland besiegt hat. Und dass ohne den russischen Beitrag der Westen in seiner Gesamtheit nicht hätte siegen können. Dass also das Kräfteverhältnis vom November 1918 im günstigsten Fall nur so lange dauern kann, wie die amerikanische Politik in Europa gegenwärtig und aktiv sein wird. Eine unsichere Gleichung. Daher ihr tragischer, kümmerlicher Versuch, das Ephemere dauerhaft zu machen, durch allerlei Tricks und zusätzliche Sicherungen, die doch auch nur ephemer sein können. Kein Vertragssystem, mit wie liebevoller Bosheit es auch ersonnen sei, kann aus dem Gewühl und Gefuchtel der aufgelösten Kaiserreiche eine feste Ordnung machen. Immer galt bisher das Recht des Stärkeren. Und da, wo keine Ordnung ist, wird es noch ungezügelter gelten als zur Zeit alter Diplomatenweisheit und monarchischer Solidarität. Der Friede von Brest-Litowsk wird der vergessene Friede genannt. Aber die Deutschen haben ihn nicht vergessen. Sie wissen, dass sie Russland geschlagen haben. Manchmal betrachten sie es mit Stolz als die eigentliche, obgleich unbedankte europäische Leistung des Krieges. Viel Schlimmeres, die russische Knute, haben wir abgewendet. Dieser Ruhm bleibt uns. Max Weber. Es ist ja wohl wirklich ein europäischer Ruhm. Das ist Europas selbstzerstörerischer Widerspruch, dass jenen, die im Osten seine Hüter waren, gegen eine europafremde Macht das Schwert aus der Hand geschlagen wurde von einer europäisch-westlichen Koalition im Bunde mit Russland selber. Nicht einmal, sondern zweimal. Und das, so wie die Deutschen sich verhielten, so wie sie dem Westen die Wahl stellten, dieser selbstmörderische Akt nahezu unvermeidlich war. Europa wollte weder deutsch noch russisch werden. Die deutsche Gefahr schien die nähere, direktere. So nahm man blind die andere in Kauf, bis schließlich Europa insgesamt dem russischen Gewicht nicht mehr die Waage halten konnte. Dies Verhängnis ist im Augenblick noch nicht klar, weil jetzt beide Riesen am Boden liegen. Russland dank der Deutschen, Deutschland dank der westlichen Anstrengung. Aber einen so paradoxen Ausgang gibt es selten in der Geschichte und so kann es nicht immer bleiben. Um noch einmal Max Weber zu zitieren, Amerikas Weltherrschaft war so unabwendbar wie in der Antike die Roms nach dem Punischen Krieg. Hoffentlich bleibt es dabei, dass sie nicht mit Russland geteilt wird. Dies ist für mich das Ziel unserer künftigen Weltpolitik, denn die russische Gefahr ist nur für jetzt, nicht für immer beschworen. Natürlich wissen die Friedensmacher in Paris, dass Lenins Russland ein Feind ihres Europas ist. Sie machen selber matte, ungeeignete Versuche, den Bolschewismus niederzuschlagen. Sie haben auch momentweise nichts dagegen, dass deutsche Freikorps im Baltikum gegen die Kommunisten kämpfen, unter der formalen Kontrolle der neuen estnischen und lettischen Staaten. Kommt es aber zu ernsten Entscheidungen, so fürchten die Franzosen Deutschland mehr, als sie Russland fürchten. Gegen dieses wollen sie sich lieber auf ihre neuen Bundesgenossen im Osten verlassen, Polen, Tschechoslowakei, Rumänien. hastig und gierig hergestellte Gebilde, die sich erst beweisen müssen. Gäbe es für Deutschland die Möglichkeit, mit dem anderen großen Besiegten, außer dem Gesetz stehenden, gemeinsame Sache zu machen, etwa gegen Polen? Auch dieser Gedanke taucht sofort auf, muss auftauchen. Es gibt ja für die Außenpolitik eines Staates nur wenige elementare Alternativen, die in veränderten Formen immer wiederkehren. Eine reale Möglichkeit ist aber auch die russische, jetzt nicht. Beide Völker sind zu sehr geschwächt, das russische zudem in den Konvulsionen des entsetzlichsten Bürgerkrieges. Keine Gesundheit aus der Allianz zweier Kranker. Sie würde übrigens ein Bündnis nicht bloß zwischen Staaten, sondern zwischen Gesellschaftsformen und Ideen bedeuten. Deutschland müsste sich dem Kommunismus in die Arme werfen. Das kann und will es nicht. Und wenn es wollte, so würden es die westlichen Sieger gar nicht dulden. Bekommen die Leute, die Kommunisten, in Berlin etwa trotz allem Oberwasser? So besetzt die Entente Berlin. Schön ist diese Aussicht nicht, aber doch eine Rückversicherung. General Max Hoffmann. So bleibt Deutschland also auf sich selber angewiesen, allein und abgetrennt. Die Sieger beraten es nicht, dazu sind sie zu herrisch und boshaft. Die alten Bundesgenossen sind jeder für sich, gedemütigt im Elend. Die Vergangenheit hilft nicht. Die uralte Vorbismarckische ist wohl noch da, und redliche Männer versuchen, an sie anzuknüpfen. Die Staatsschriften der Bismarck-Gegner, der 48er, der 1807er sogar, werden neu herausgegeben. Zurück zum Freiherrn vom Stein, zurück zu Ludwig Uhland, zurück zu Konstantin Franz. Die edlen Verstorbenen, die zu ihren Lebzeiten Geringes wirken konnten, können es noch weniger jetzt in entfremdeter Zeit. Zwischen ihnen und der Gegenwart liegen der Block des Bismarckreiches und der blutige Traum des Vierjahrekrieges. Sehr stark, politisch und wirtschaftlich, sind jene, die ohne Kaiser doch das Wesen des Kaiserreiches weiter fortführen wollen. Industrielle und Gutsbesitzer, Professoren, Richter, Bürokraten. Eine Gesellschaft wie die deutsche, hochzivilisiert und integriert, bestehend nicht aus zwei Klassen, wie Marx es sich vorstellte, sondern aus Hundert und Aberhundert, lässt sich nicht umkehren durch einen Akt revolutionärer Theorie. Sie wandelt sich allmählich, unter dem Zwang neuer Tatsachen, aber lässt sich nicht durch freien Entschluss wandeln. Das ist die Position der Konservativen. Und ohne es zu wollen, wirken die Sozialdemokraten in der gleichen Richtung. Denn sie wollen zwar soziale Demokratie, aber sie wollen auch und vor allem Ordnung, ohne die, wie sie es sehen, das furchtbar komplizierte System der Versorgung ganz zusammenbrechen, Hungersnot und Bürgerkrieg Platz greifen müssten. Sie wollen das Reich zusammenhalten und zeigen, dass sie regieren können. So ist ihre Sorge und ihr Wille. Dass er es ist und sie jede theoretisch inspirierte Totalveränderung, Sozialisierung oder Enteignung, Sturz der alten Beamtenschaft, Räte anstatt Parlament verneinen, macht das Treiben der Gruppen links von ihnen nur umso schriller und verwirrender. Ganz rechts verschwimmt mit ganz links. Nachdenkliche Frontoffiziere, Abenteurer der Tat und des Geistes, dem zivilen Leben entfremdet, Feinde des bürgerlichen Kaiserreiches wie der bürgerlichen Demokratie, träumen von einer neuen Volksgemeinschaft, nationalkämpferisch, die Materie meisternd und unmaterialistisch hart und blank. Solche Ideen schwirren durch die Luft und lassen sich ganz hübsch ausdrücken, aber ihre Träger werden ganz bestimmt enttäuscht werden. Denn es lässt sich ja die Masse des Wirklichen von hochmütigen Phantastereien nicht gestalten. Die Kräfte der Praxis und der Fantasie fallen auseinander. Die Praktiker halten jede große Hoffnung für utopisch. Die Idealisten irren sich über die deutschen Möglichkeiten zu so schlechter Stunde, verlangen zu viel, wodurch sie die innere Teilung und Selbstentfremdung der Nation noch vertiefen. Im Frühjahr 1919 beraten in Europa zwei Versammlungen. Die eine in Paris soll der Welt den Frieden geben, die andere in Weimar aus Deutschland eine Republik im westlichen Stil machen. Aber eine Neuordnung, die Produkt dieser furchtbaren Niederlage und Schändung ist, wird schwerlich einwurzeln. Max Weber.